Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Den im Laufe der Sachen, die fehlen. Also, ich würde sagen, die sitzt um 20.38 Uhr. Habt ihr alle das Protokoll gelesen, das vorhergehende? Ja. Okay, seid ihr damit einverstanden? Ja, aber wir sind irgendwie gerade sehr geschrumpft. Ich warte mal eben. Jens ist rausgeflogen. Also Ali hat zugestimmt, Maya hat zugestimmt, Sasa und ich haben zugestimmt. Jetzt müssen wir natürlich eben warten. Sollte eigentlich das erste Ticket, die 80669, nicht aus der TO genommen werden? Nein, das ist wieder drauf, weil es da neue Infos zu gibt und ihr es letzte Woche vertagt habt. Ach so, okay, du hast nichts gehört. Ach Mist, wir nehmen auf. Timmy, wolltest du was sagen oder sitzt du da und ruhst dich aus im Sprechenraum? Ich glaube, der nimmt gerade den Bus in Empfang. Alles klar. Ich habe ihn mal verschoben. Also wenn ich zwischendurch mal schreie, bei mir hakt irgendwie im Moment alles. Der Mammel hakt ein bisschen, das Pad hakt. Dann hoffen wir, dass dann in dem Moment, wo du schreist, auch dein Mikro hakt. Wenn ich nicht mehr schreibe, wisst ihr Bescheid. Kann mal einer jetzt irgendwie ein lustiges Liedchen oder so singen für die Aufzeichnung? Das wollt ihr nicht. Reicht das? Das machst du jetzt so lange, bis Jens wiederkommt. Hat sie aufgehört? Kann ich meinen Kopfhörer wieder anmachen? Steffi ist da. Wir sind beschlussfähig. Hallo Steffi. Hi. Also deine Info, Steffi. Sasa sitzt hier neben mir. Also die spricht dann, wenn auch, über mein Mikro. Hallo Steffi. Hi Sasa. Und Jens ist gerade rausgeflogen. Der hatte sich schon angekündigt und begrüßt und sagte aber, er hätte Probleme mit dem Netz und ist jetzt gerade eben rausgeflogen. Also wir sind jetzt beschlussfähig. Wir haben das Protokoll schon akzeptiert. Ich habe die Sitzung auch schon eröffnet. Korrektur. Ja. Das Protokoll haben wir nur 4 dafür Stimmen. Okay. Steffi, hast du das Protokoll gelesen? Das von der letzten Sitzung? Ja, habe ich gelesen. Habt ihr schon abgestimmt? Nee, das wäre jetzt die Frage, die nächste. Bist du damit einverstanden? Ja, ich bin damit soweit einverstanden. Gut, dann würde ich sagen, mach ich mal weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, hatten wir das so gehandhabt, dass wir für die Aufnahme die Tätigkeitsberichte vorlesen? Nee, ne? Nein. Dann können wir direkt zum ersten Ticket kommen. Das ist eine Wiedervorlage. Das ist das Ticket Nummer 80669, Rechnung, Absperrung, Parkplatzbereich AV Pampa. Da hatte ich jetzt gerade die Info gehört, es gibt da neue Informationen. Wer hat die Informationen und kann derjenige vielleicht uns kurz aufklären? Ja, kann ich kurz was zu sagen? Und zwar hatte ich ja mehrmals mit denen telefoniert, den unseren Sachstand mitgeteilt, dass wir da nichts von wussten und dass das laut Andreas ja so nicht vereinbart war. Und dass auch die Arbeitsstunden nicht korrekt abgerechnet werden, gemäß Andreas, das sehen die ganz anders. Die sagen ganz klar, das haben die so gemacht, war auch von vornherein so vereinbart und Andreas wäre froh gewesen, dass da jemand da war, der das so kurzfristig macht. Nichtsdestotrotz haben sie gesagt, sie würden also uns preislich entgegenkommen und würden da 200 Euro vom Preis runtergehen. Das ist das, was ich erstmal so mitbekommen habe. Ich habe das auch ganz neutral einfach mitgenommen und habe gesagt, wir sind ein Gremium von 9 Leuten und werden dann darüber entscheiden, wie wir damit weiterverfahren wollen. Okay, gibt es hierzu Meinungen? Ja, ich finde es eine sehr schwierige Geschichte, da das Ganze im Vorhinein klar nicht beantragt war. Niemand wusste, dass da Kosten anfallen. Ich weiß nicht, wo da das Kommunikationsproblem lag, ob es von Andreas kam oder von wem das gekommen ist. Jedenfalls sitzen wir jetzt mit dem Dilemma da und müssen schauen, wie wir das ordentlich regeln. Die Auflistung der Arbeitszeit, die da getätigt wurde, können die die belegen oder haben die da irgendwas Schriftliches noch zu eingereicht oder bleiben die bei ihrer Aussage, das so zu veranschlagen? Also die Arbeitszeiten sind korrekt. Wie gesagt, sie würden da nochmal 200 Euro vom Gesamtpreis runtergehen. Er sagt, er hat, also der Chef sagt, er hat seine Arbeitszeit da auch noch nicht mal mitberechnet, sonst wäre das Ganze noch teurer geworden. Nichtsdestotrotz sind die Fakten halt, dass wir eine Rechnung vorliegen haben, die wir so nicht beauftragt haben, die wir nicht freigegeben haben. Ist aber natürlich jetzt die Frage, wie wir damit umgehen wollen. Er hat auch ganz klar gesagt, dass auch da dass das Bug auf deren Seite auch mit ist, dass da eben nicht schriftlich vereinbart wurde. Aber ist die Frage, ob wir da jetzt immer da drauf beharren wollen, dass wir mit uns nur Geschäfte schriftlicher Art machen sollte. Ja, ich finde es eigentlich ziemlich schwierig. Also mittlerweile würde ich schon fast sagen, wir sollten das drauf ankommen lassen, das rechtlich zu klären. Ja, ich meine, wir haben da rein rechtlich, haben wir wahrscheinlich das Nachsehen, weil es kann ja nachgewiesen werden, dass sie das gemacht haben. Es gibt Zeugen, wir haben da einfach den Riesenfehler gemacht, oder vielmehr Andreas hat da den Riesenfehler gemacht, sich vorher nicht schriftlich geben zu lassen, worum es sich da handelt. Das heißt, es ist eine mündliche Abmachung und mündliche Abmachungen gelten auch wie Verträge. Es wurde kein Preis vorher festgemacht. Jetzt können die natürlich hingehen und sagen, sie haben so und so viele Stunden daran gearbeitet. Ich denke mal, dass das auch in einem Rechtsstreit auf einen Vergleich hinausläuft zwischen den Anwälten. Und bei einem Betrag von 500 Euro einen Rechtsstreit anzugehen, der mit Sicherheit dann nochmal höher ausfällt, wenn wir das Ganze verlieren, ist ein gewisses Risiko. Also das will ich da gar nicht groß eingehen, muss ich ehrlich sagen. Also müssten wir letztendlich diese Rechnung dann bezahlen, so wie sie uns auch gestellt wurde. Ja, mich würde dann mal interessieren, wie andere das einschätzen. Also ich bin jetzt kein Rechtswissenschaftler, kein erfahrener Mensch mit Rechtsstreiten. Bisher konnte ich mich immer gütlich einigen mit meinen Kunden und meinen Geschäftspartnern. Insofern, wie sieht das bei euch aus, Maya, Jens, Sasa? Ich kann vielleicht noch was aus der Vergangenheit erzählen, in dem Falle. Ich meine, wir hatten ja in der Vergangenheit TDL vor NRW ja schon mal diverse Probleme diesbezüglich. Aktuell sieht es ja so aus, es ist tatsächlich unser Beauftragter, also Andreas hat ja im Auftrag des Landesverbandes da vieles organisiert. Wenn er sich dafür jetzt kein Okay geholt hat, wäre allein die Rechtsstreitigkeit in dem Rahmen zu suchen, dass Andreas da irgendwas verbockt hat, aber ob wir das jetzt wiederum wollen, wage ich jetzt extrem zu bezweifeln. Wäre also auch nicht mein Interesse. Nee, das halte ich für ein absolut falsches Signal. Ja. Dann haben wir demnächst keine Beauftragten mehr, weil die Schiss haben, dass ihnen Fehler unterlauft. Also wir müssen schon für Leute, die was für den Landesverband machen, sich engagieren, da dann auch mit die Verantwortung übernehmen. Ja, sehe ich ganz genauso. Ich denke, wir haben im Laufe der Veranstaltung auch in Zusammenarbeit mit der AG Events immer mehr Infos gegeben und auch aus vielen Dingen gelernt. Viele Dinge sind notiert worden, wo wir darauf achten, dass die in der Zukunft nicht mehr passieren. Und ich denke, auch sowas kann uns, trägt dazu bei, dass uns sowas in Zukunft nicht wieder passiert. Ich weiß nicht, ob wir die 500 Euro jetzt unbedingt dafür ausgeben müssen. Letzten Endes sieht es ja tatsächlich so aus, selbst wenn wir dazu was schriftlich vereinbart hätten oder das klarer formuliert hätten von vornherein mit den Kosten, es wäre mit Sicherheit nicht günstiger geworden, sagen wir es mal so. Also dass wir hätten so oder so bezahlen müssen, weil wir hätten die Absperrung gebraucht, definitiv. Und wir haben halt nur vorher nichts davon gewusst. Das muss nochmal anders kommuniziert werden für die Zukunft. Gibt es da weitere Wortmeldungen zu? Das letzte Wort habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. War das bestritten? Ich sehe das wie Steffi. Ach so, okay. Danke. Sasa möchte gerne noch was sagen. Also ich bin auch der Meinung, dass es da auf dem Rechtsstreit auskommen lassen, macht wenig Sinn. Lasst uns dann das zahlen und dann ist der Druck gelutscht. Ja, jetzt nichts, wenn wir da jetzt noch groß noch mehr Kosten verursachen, womöglich. Gut, wollen wir das einfach mal endgültig zur Abstimmung bekommen? Ja, gibt es noch weitere Wortmeldungen dazu? Sonst würde ich zur Abstimmung kommen. Okay, keine Wortmeldung mehr. Dann stimme ich den Antrag hiermit ab. Ich gehe von oben durch. Ali? Dafür. Jens? Yep. Maya? Ja. Sasa? Ja. Ich bin auch dafür. Steffi? Ich bin auch dafür. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. So, jetzt ist die Frage, wer setzt sich da mit Andreas in Verbindung, beziehungsweise Steffi, kümmerst du dich darum, dass das überwiesen wird? Ich habe ja den Kontakt mit der Firma und werde mich mit denen kurz schließen und da auch nochmal dann entsprechend um die Gutschrift bitten. Und dann wird das alles seine Wege gehen. Okay, Jens, dein Lämpchen leuchtet. Möchtest du was sagen? Nö, warum leuchtet das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, dann würde ich den Andreas morgen mal anrufen und ihm sagen, dass wir den Antrag soweit angenommen haben und ihn auch über die anderen Sachen da soweit aufklären und ihm auch nochmal explizit sagen, dass wenn er sowas macht, dass er unbedingt darauf achten muss, dass er vorher schriftlich sich was geben lässt, dass wir genau wissen, was wir in Zukunft zu bezahlen haben und dass wir eventuell dann auch noch rechtzeitig Einspruch einlegen können. Ich bitte auch alle Anwesenden, ich sehe hier viele im Channel, die auch bereits Beauftragungen haben oder die eventuell auch zukünftig Beauftragungen für uns oder für alle im Landesverband übernehmen. Bitte achtet darauf, dass ihr euch solche Dinge schriftlich geben lasst. hast, fragt notfalls nach, wenn die euch nicht schriftlich gegeben werden können. Beruft euch darauf, dass ihr da ein Okay braucht und sagt, ihr könnt vorher da keine Entscheidung treffen, damit die Sachen dann vorher nochmal beraten werden können. Auch wenn es schnell geht, ihr seht, was passieren kann, 500 Euro tun weh und wir wollen das in Zukunft möglichst vermeiden. So, dann komme ich jetzt zum nächsten Antrag. Das ist die 86613 Dampferdemo, 31.8. in Düsseldorf. Antragsteller ist der Kai Schmalenbach. Und der Antrag geht darum, dass wir unsere Mitglieder zu dieser Demo offiziell aufrufen, teilzunehmen. Es gibt am 31. eine Demo gegen die politische Gängelung von E-Zigaretten bzw. deren Verbraucher. Ja, Kai, bist du da? Ich sehe es nicht anwesend. Gibt es dazu Wortmeldungen? Möchte da jemand was zu sagen? Ja, wir haben uns da ja eh schon engagiert in Vergangenheit und insofern ist es nur konsequent, es auch weiter zu tun. Auch ja, also wenn in dem Antrag was steht von einer Parteiposition und es lediglich ein Positionspapier ist. Ja, das ist richtig. Wir haben in der letzten Zeit mehrere Demos und auch Aktionen begleitet, was das Nichtraucherschutzgesetz angeht und haben uns immer wieder dafür eingesetzt, dass das angepasst wird. Mit Namen waren da besonders Kai und Andi NRW tätig, die auch in ihren Reden vor Ort dazu aufgerufen haben, dass die Landesregierung das Gesetz nochmal überarbeitet. Das hat auch eine sehr lange Debatte gegeben innerhalb der Partei und auf dem LPT, ich glaube letztes Jahr in Dortmund. War das? Ja, wenn es da jetzt keine Diskussionsanregungen mehr zu gibt, dann würde ich das zur Abstimmung bringen. Gibt es dazu noch Wortmeldungen? Nein. Gut, dann stelle ich das jetzt zur Abstimmung. Fangen diesmal von unten an, Steffi. Ja, ich bin dafür. Sasa? Dafür. Ich bin auch dafür. Maja? Jens? Ja. Ali? Dafür. Der Antrag ist einstimmig angenommen. Okay. Sagst du dem Kai dann Bescheid, Claudia, dass du ihm eine kurze Nachricht gibst? Dann kommt jetzt der nächste Antrag, Zeile 205. Die Ticketnummer ist 86614 und der Antrag heißt Fahrtkostenerstattung der Referendierenden aus NRW für die QueerCon und HäkelCon am 17. und 18. August in Dresden. Antragstellerin ist Anja Mörsch. Und ich würde Anja bitten, kurz in den Sprecherraum zu kommen und nochmal kurz anzureißen, worum es eigentlich geht. Oh je, ist Anja nicht da? Ist gar nicht da. Doch. Doch, ist da? Anja ist doch Weltkater, die ist doch... Ja, genau. Da ist sie doch. Hallo Anja. Ja, ja, wir hören dich laut und deutlich. Leg los. Ja, es geht um die Fahrtkostenerstattung für die Referierenden für die QueerCon und HäkelCon aus NRW. Namentlich sind das Christina Worm, Sabine Martini, Felix Köln und Mike Nolte. Eigentlich auch der Ali, aber der kriegt ja als Bundesbeauftragte das sowieso bezahlt oder auch als Landesvorstand, wie auch immer. Ja, das ist der Antrag. Wobei ich dazu geschrieben habe, bis zu 500 Euro, alles was darunter liegt, also zahlen wir die Summe zurück, was wir nicht brauchen würden. Fahrt ihr in der Fahrgemeinschaft runter? Ich weiß, der Mike fährt mit dem Ali, die Sabine, die ist ja aus Paderborn, die fährt separat. Backschafter weiß ich gar nicht. Ich fliege morgen. Ich referiere aber auch nicht. Und Mike und Ali zusammen. Felix fährt mit dem Zug. Genau, Felix fährt mit dem Zug. Felix kommt doch aus Köln, ne? Kann er nicht noch bei Mike mitfahren? Nee, der Wagen ist schon voll. Ach, der Mike hat ja einen Flitzer. Das Problem ist auch, dass die aus unterschiedlichen Städten kommen und dadurch eine Fahrgemeinschaft schwierig wird, außer bei mir und bei Mike. Wie Felix Köln das gelöst hat, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Doch, der hat ein Zugticket gelöst. Ach so, okay. Für 50 Euro, wie ich weiß. Okay, also das ist ein Budgetantrag. Alles, was nicht unter die, also was ihr nicht ausgibt, geht dann wieder in den Landesverband zurück, ja? Genau so habe ich das auch im Antrag formuliert, Packe, genau. Alles klar. Gibt es da noch zu Fragen? Gibt es dazu Anregungen? Also ich wollte bloß dazu sagen, es gab ja einen Antrag, wo ich da auch mit drin stand, was ich aber nicht wollte, dass das bearbeitet wird, da ich als Bundesbeauftragte das ja auch bezahlt bekomme. Und deswegen nur die darauf stehen, die eigentlich auch darauf angewiesen sind, dass wir ihnen da helfen. Und es ist ein sehr wichtiges Thema. Wir hatten auch überall die CSDs gehabt. Es wird dort sehr viel Presse geben und es sind zwei Riesenveranstaltungen und ja, also ich würde das befürworten, aber das ist jetzt meine eigene Meinung. Andere Frage ist, die ich mir da gerade jetzt stelle. Anja, wieso stellst du den Antrag und keiner derjenigen, die mitfährt? Der Mike hatte den Antrag gestellt, aber nur für sich und Ali das letzte Mal. Und der hat auch Frist, glaube ich, verpasst. Deswegen kam der gar nicht zur Abstimmung. Der Antrag wäre sowieso blöd gewesen. Ali wäre auch blöd, wenn er den gestellt hatte als Bundesthemenbeauftragter. Und ich war so nett, habe mich bereit erklärt, weil ich die QueerCon seit 6 Monaten mitorganisiere und mich immer melde, wenn irgendwas tun ist. Deswegen eigentlich. Okay, alles klar. Also bist quasi Proxy für die Jungs. Mädels. Ja, genau. So kann man. Ich hätte eine generelle Sache zu Fahrtkosten-Mal-Veranstaltungen, was, da habe ich auch mit ein paar von den Kollegen, wie man so schön sagt, schon drüber gesprochen. Was eine Sache ist, über die wir uns generell Gedanken machen müssen, ist, dass wir inzwischen Fahrtkostenanträge von Nicht-NRW-Piraten bekommen, die zu Veranstaltungen in NRW fahren. Fahrtkosten für NRWlern, die Veranstaltungen außerhalb von NRW besuchen. Und ich habe das Gefühl, alle Fahrtkosten der Landesverbände landen irgendwie bei uns, wenn irgendwas mit NRW das halbwegs rechtfertigt. Wir sollten uns mal ein Muster geben, wann wir sowas befürworten und wann nicht. Also ich finde das schwierig, ehrlich gesagt. Also jetzt diesen Antrag finde ich nicht, weil NRWler von uns geschickt werden zu einer Veranstaltung, das ist alles gut. Das heißt, diesen Antrag sehe ich unproblematisch. Allerdings finde ich jetzt, wie wir es auch schon mal hatten, dass für Veranstaltungen Leute von woanders zu uns geholt werden. Wann zahlen denn die anderen Landesverbände mal Fahrtkosten? Okay. Ja, also ich hatte ja letzte Sitzung schon gesagt, dass wir dass ich mich mit Steffi getroffen hatte, dass wir eine Budgetierung brauchen. Und was haltet ihr von der Idee, das Ganze unter dem Thema Budgetierung dann eben auch so zu halten? Das heißt, wir geben uns ein jährliches Budget für solche Veranstaltungen, möglichst so, dass die schon bereits bekannten Veranstaltungen damit eingeplant sind, fest, und einen gewissen Puffer für andere Veranstaltungen, die übers Jahr verteilt stattfinden. Und dass wir uns anhand dieses Budgets dann orientieren und sagen, so, wenn das aufgebraucht ist, dann müssen die Leute eben gucken, wie sie es anders finanziert bekommen. Ja, aber Paki, du brauchst trotzdem einen Prozess dafür, wer auf das Budget zugreifen darf. Ja, das parallel. Hallo Carsten übrigens. Schön, dass du da bist. Ja, genau, da gebe ich Carsten vollkommen recht. Wir sollten beides tun. Also ein Budget und ein Doing, wer auf das Budget zurückgreifen kann. Und also mein Vorschlag wäre, dass NRWler auf dieses Budget zugreifen können. Punkt. Okay, das müssen wir aber jetzt nicht bei dem Antrag hier diskutieren. Das würde ich sagen, wäre dann eher ein Fall für unter sonstig, oder? Das stimmt. Ja, aber klar. Mir wäre es wichtig, das wirklich so zu behandeln, wie der Jens das auch gesagt hat, dass es dann zukünftig wirklich nur für NRWler ist. Okay. Gut, gibt's denn gerade? Immer noch? Ich kann gerade nicht schreiben. Kann mal eben ganz kurz jemand anders weiterschreiben? Ich muss mal hier Pad neu aufmachen. Sasa übernimmt kurz das Protokoll. Danke. Gut, gibt dazu noch Wortmeldungen zu dem Antrag? Dann würde ich den Antrag jetzt zur Abstimmung bringen. Ich gehe wieder von oben runter. Ali? Dafür. Jens? Ja. Carsten? Keine Stimmabgabe, war nicht vollständig da. Daniel? Auch noch nicht da, okay. Maja? Sasa? Dafür. Ich bin auch dafür. Steffi? Ich bin auch dafür. Super, ich war. Carsten, ich habe dich schon ins Pad eingetragen, oben mit der Uhrzeit. Daniel, trägst du dich vielleicht auch noch ein? Danke. So, gut, damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Ich warte jetzt nochmal kurz auf Claudia, wie der soweit fit ist. Ich hoffe, ja. Okay, der nächste Antrag, keine Ticketnummer. Kannst du mir die Ticketnummer vielleicht nochmal nachreichen, Claudia? Ich glaube, der ging heute. Der ist ins Wiki gestellt worden. Der ist nicht über den Wiki gelaufen. Okay, alles klar. Gut, der Titel ist Vorleistung für Großbeschaffung, Werbemittel und Übernahme der Versandkosten. Antragsteller ist Alexander Reinsch, Unterstützer ist Christina Metger. Der Antrag lautet, der Landesverband beschließt die Bestellung von weiteren Werbemitteln zur kostenpflichtigen Weitergabe auf dem Wege der Bestellung im internen Shop des Verwaltungsportals. Dabei trägt der Landesverband die Kosten für die Logistik im vertretbaren Rahmen. Diese Werbemittel beinhalten 40.000 Modellierballons zu 2.000 Euro und 100.000 Wahlprogrammflyer zu 3.900 Euro. Bist du da, Alex? Da bist du. Super. Kannst du kurz was zu dem Antrag sagen? Hintergrund ist, dass das Werbemittelbudget wohl ausgeschöpft ist und der Bedarf an Werbemitteln halt immer noch nach wie vor hoch ist. Aber die Kreise haben ja zum größten Teil halt immer noch Gelder zur Verfügung, die sie nicht abgerufen haben. Ich glaube aber, dass wir, wenn wir zusammen was bestellen, immer noch in eine Mengenrabattstaffel kommen, wo es sich lohnt, halt zentral zu bestellen und dann abzuholen oder zu verteilen und daher den Antrag hier gestellt. Vielen Dank. Gibt es dazu Wortmeldung? Ja. Ist das das, was wir besprochen haben, Alex? Wir hatten ja jetzt nur über Flyer über die Modellierballons gesprochen, aber ich denke, dass das auch halt für andere Werbemittel eventuell attraktiv ist. Also ich zum Beispiel Wahlprogrammflyer wäre ich täglich nachgefragt und die anderen Leute, die im Wahlkampfbüro sind, auch. Und deswegen denke ich mal, da der Landesverband bisher keine Wahlprogrammflyer angeschafft hat und das wahrscheinlich auch jetzt nicht tun wird, dass das dann halt so bezogen werden kann. Ja, also ich stimme da nicht ganz mit überein, denn die 40.000 Modellierballons, warum sollten wir die in den Shop packen, wenn wir die in die dezentralen Lager schicken können? Ich glaube, dem Alex geht es da um die Weiterbelastung, oder? Also es ging mir halt darum, dass das Zeug da ist, dass man sich jetzt nicht weiter Gedanken machen muss, wer zahlt's und kommen wir an das Zeug ran und haben wir das Budget dafür oder nicht. Und wenn wir das halt so beschaffen, dann kann man das ja im Nachhinein halt immer noch sich halt wieder zurechtrechnen. Also das hat jetzt zum Hintergrund, dass wir die Sachen in den Shop packen und die Kreise, die kostenpflichtig dort erwerben. Ja, genau. Also wir packen die in den Shop und machen halt den Vermerk, okay, damit das hier an euch verschickt wird oder ihr es abholen könnt, brauchen wir halt einen Nachweis, dass da die Bezahlung erfolgt. Eine kurze Zwischenfrage. Diese Wahlprogramm-Flyer, meinst du die Wahlprogramme oder was meinst du damit? Nee, ich rede von Flyern. Also es gibt verschiedene Flyer, verschiedene Layouter. Also gibt da diesen 111 Gründe-Flyer, es gibt den Flyer der Aachener, es gibt den Flyer der Berliner, es gibt den Flyer der Rheinland-Pfälzer. Es gibt unterschiedliche Versionen. Da müsste man halt gucken, welcher jetzt am besten passt. Ich bin jetzt hier bei dem Antrag von einem 100.000 Stück von einem Sechsseiter ausgegangen, die lang und ich denke mal, das wird man auch irgendwie finden. Ja, habe ich eine kurze Anmerkung zu. Das Ding ist, wir haben schon 100.000 unsere Themenflyer geholt, also die Bundesflyer mit den Übersichten. Es gibt hier und da natürlich Kritik, dass das nicht so toll wäre. Dann gibt es Vorschläge, den 111 Gründe zu bestellen. Es gibt Vorschläge, den Aachener zu bestellen. Es gibt Vorschläge, die ganzen anderen zu bestellen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir jetzt eine Riesendiskussion aufmachen da oder ein Fass, welchen dieser gefühlten 20.000 verschiedenen Flyer-Versionen wir jetzt bestellen sollen. Die Idee, das da so zu machen von dir, halte ich für super. Ist nur die Frage, ob wir das nicht vielleicht den VKV selbst überlassen sollen, welchen die gerne haben wollen. Weil die einen mögen halt gerne den, die anderen mögen gerne, also wie die Aachener zum Beispiel, mögen gerne ihren. Jeder ist von seinem Flyer so am meisten überzeugt und ich habe so ein bisschen festgestellt, da haben die unterschiedlichsten Leute die unterschiedlichsten Vorstellungen. Wenn wir jetzt wieder hingehen, einen bestellen, dann meckern wieder die anderen. Ist die Frage, ob das so Sinn macht. Das würde ich jetzt einfach mal so zur Diskussion stellen. Wenn ich dir antworten darf, also ich habe ja hier auch nur für Wahlprogrammflyer im Allgemeinen gebeten, dann in Vorleistung zu gehen. Also ich habe gar nicht speziert, dass nur der gleiche sein muss. Man kann das durchaus auch so machen, dass man die Mitglieder, wie du gerade vorgeschlagen hast, auch entscheiden lässt und dass man halt von dem welche bestellt und von dem anderen und dann können sie ja im Shop halt schauen, welchen sie dann haben möchten. Also da bin ich ja da relativ flexibel. Ich wollte halt nur, dass diejenigen, die halt ständig auch danach fragen, auch hier durch eine solidarische Finanzierung, also ein gemeinschaftliches Brechen der Rabattstaffel halt günstig an ihr Werbematerial kommen. Da würde ich gern von Carsten jetzt wissen, ob das realistisch ist, wenn wir jetzt, sag ich mal, 5 verschiedene Wahlprogramm-Übersichtsflyer bestellen, ob die Preise noch so viel günstiger sind als im P-Shop. Kommst du dann da trotzdem noch drunter unter die Druckpreise oder würde das mehr Sinn machen, die vielleicht direkt über den P-Shop zu bestellen? Du fragst mich jetzt nicht, ob es Sinn macht, beim P-Shop zu bestellen, oder? Keine Ahnung, du musst das sagen. Welche Antwort soll ich dir da geben? Ja, dann gib uns da eine Empfehlung, weil ich denke, das ist eher auch eine logistische und eine finanzielle Entscheidung. Die Luftballons will ich nicht drin haben, die will ich dezentral verschicken. Die sollen da nicht rein. Ich bin auch dagegen, dass die Kreise es bezahlen müssen. Das habe ich Alex am Telefon aber auch schon gesagt. Es gibt halt Leute, die waren schnell. Die haben diese Werbemittel, die Modellierballons zum Beispiel, Kulis und so weiter, früh angefordert. Die haben sie umsonst gekriegt. Ich sehe es nicht ein, dass einige Kreise jetzt, weil sie ein bisschen bisschen langsamer sind, vielleicht dafür Geld bezahlen müssen, würde ich denen so zur Verfügung stellen. Mit den Wahlprogrammflyern, na gut, wenn die nicht anders zu finanzieren sind, müssen wir das so machen. Ich hätte mir allerdings eine Pledge gewünscht, das war 2010 so und 2012, 2012 mindestens war das so. Ich hätte das gerne darüber finanziert, weil vielleicht haben Kreise auch für die Kommunalwahl schon gewisse Pläne und wollen die Gelder einsetzen. Ich möchte da jetzt keinem Kreis vorgreifen und jetzt deswegen an die Gelder rangehen, um da Werbemittel zu ziehen. Und ich würde diesem Antrag so nicht zustimmen, wie er da steht. Zweite Anmerkung? Ich finde das mit der Pledge eine gute Anmerkung. Ja, das kann ich so unterstützen. Ähnlich, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, ob das auch der Alex war, könnte ich mir das Gleiche auch für die Modellierballons so vorstellen. Dass wir dazu eine Pledge ins Leben rufen und alles, was dazu eingeht, wird dann halt für die Modellierballons entsprechend verwendet. Und dann geht das an alle raus. Wortmeldung, Markus? Ja? Ist die Zeit noch da für eine Pledge? Ja, klar, die ist immer da. Die geht ja schnell. Ja, gut. Es gibt im Übrigen gerade mehrere Leute, die sich um ein Portal kümmern, wo Pledges aufgesetzt werden. Und ich bin da dabei, das mit zu organisieren und zu sammeln, was für was jetzt Pledges kommt. Also ich notiere mir das heute Abend, sammle das und will das noch am Wochenende zum Laufen kriegen. Soll es denn? Die meisten Pledges also oder in Rede waren vor allem und angefragt wurden, insbesondere auch immer Grußplakate, also in Hinblick auf die Pledges. Und ich das würde ich auf jeden Fall auch gerne damit einbezogen sehen. Ja klar, kein Problem, können wir gerne machen. Gute Anregung, finde ich sehr gut, ja. Gut, gibt's dazu noch Anregungen, sonst würde ich den Antrag dann gerne abstimmen lassen. Gibt keine Anregung mehr, keine Wortmeldungen. Ich weiß nicht mehr, ob ich hab eben, glaube ich, von oben angefangen, dann fange ich jetzt unten an, Steffi. Ja, dagegen. Sasa? Dagegen. Ich bin da auch soweit dagegen. Maya? Dagegen. Daniel? Okay, Daniel ist irgendwie noch verhindert. Carsten? Dagegen. Jens? Enthaltung. Ali? Dagegen. Gut, Claudia, schreibst du vielleicht mit dazu, dass Carsten, beziehungsweise dass wir also die Anmerkung hatten mit den Pledges, einmal Modellierballons, ich weiß jetzt nicht, Carsten, hast du vor, das nochmal als Antrag neuer Modellierballons vom Landesverband bezahlen zu lassen oder sollen wir das auch über Pledges machen? Kommt auf an, wie schnell ihr die Pledges hinkriegt. Ich will die jetzt irgendwann nächste Woche rausschicken, die Ballons. Ja, gut. Ich sag mal so, wenn ich sehe, dass das, wir haben heute Donnerstag, wenn ich sehe, dass das Samstag nicht klappen sollte, sag ich dir nochmal Bescheid. Ja, super. Okay. Und was die Wahlprogrammflyer angeht, sage ich jetzt einfach mal, wenn jemand im Landesverband da Flyer will in einer höheren Stückzahl, dann werde ich jetzt über die NRW-Info morgen eine Mail rüberschreiben, dass Vorschläge für Pledges gerne an mich gesendet werden können. Ich das sammle und dann die Pledges, die, sag mal so, vom Wirkungskreis für den Landesverband am höchsten sind, werde ich bevorzugt behandeln. Alles, was irgendwie nur eher VKV-KV-Ebene ist, werde ich zurückschreiben, bitte macht selber eine kleine Pledge bei euch vor Ort und werde das alles sammeln und dann nochmal veröffentlichen in diesem angesprochenen Ding. Der Dummfilm ist da mit mir dran, der X-Pack arbeitet da mit mir und noch ein paar andere Leute. Wir versuchen das möglichst bis Samstag die Beine zu stellen. Ich habe da zwar jetzt noch keine Rücksprache gehalten mit den Leuten, aber ich denke, das kriegen wir hin. Gut, damit ist dieser Antrag abgelehnt und quasi umgearbeitet worden. Dann kommt jetzt der nächste Antrag, Nachfrage Bus. Die Ticketnummer lautet 86646. Antragsteller sind Solsken und Alex. Könnt ihr nochmal nach oben kommen bitte und den Antrag bitte vorstellen. Ja, es geht nochmal um den Bus. Ich möchte das Ganze, was jetzt in Abzeile 270, das ist nur, worauf ich mich beziehe, woraus die Fragen resultieren. In der Schatzmeister-Sprechstunde war das ja nochmal Thema. Es hieß, am 10.07. gab es halt die Aussage, dass es nur einen Vertrag geben solle. Ist das so passiert? Was passiert, wenn nicht? Bisher keinen gab und dass in diesem, wenn er dann sein würde, auch der Lackschaden irgendwie berücksichtigt werden soll, ein Haftungsausschluss. Ja, dann wurde auch gesagt, der Vorstand hat ohne schriftlichen Vertrag ein Problem, mit weitere Gelder freizugeben. Jens sieht ein Problem bezüglich der Versicherung, wenn nichts Schriftliches vorliegt. Weitere Finanzanträge zum Bus folgten, die positiv beschieden wurden am 25. Juli und 1. August.

Gibt es da was abzustimmen? Ja, der Antrag lautet ja, dass halt eine, also es gibt ja keinen Zeitpunkt, also insofern können wir den unkritisch abstimmen, darüber, dass wir eine Aufklärung über die finanzielle Lage des Landesverbands liefern. Inklusive der Teilaspekte, so, ja. Rückstellung, Reisekosten. Insofern, das ist ein klarer Antrag. Die Begründung haben wir im Prinzip in der gesamten Diskussion jetzt mehr und breit und weit deutlich gehört. Ich denke, Alex und Christina sind da gut zu Wort gekommen. Ja, insofern würde ich den Antrag jetzt so, wie er in der Antragstellung steht, gerne abstimmen. Ich fange mal unten an, Steffi. Ja, in jedem Falle kann ich dementsprechend dafür. Ja, ich bin auch dafür, Sasa. Dafür. Maja. Dafür. Daniel. Ja. Carsten. Jo. Jens. Ja. Gut, dann. Wir werden dafür sorgen, in Zusammenarbeit mit Steffi, dass das besser wird, dass das auch öffentlicher wird. Und es ist sowieso schon in der Planung. Ich denke, das würde dann auch reichen für Protokoll. Wir haben jetzt hier noch Umlaufbeschlüsse, Düren. Dann haben wir, genau, ich lese mal vor, Ticketnummer 86293, VKV Düren, Kostenübernahme für Kisten, Anschaffung zweier Kisten samt Deckel und Feststellclip zur Verwendung bei Infoständen. Der Antrag ist im Umlauf angenommen worden. Dann kommt als nächstes der Antrag auf Fahrtkostenbudget für die Referenten der Vortragsreihe Stopp die Totalüberwachung. Antragsteller ist Sasa Raba. Ein Fahrtkostenbudget von 250 Euro für die Referenten. Der Antrag ist angenommen worden. Dann kommt als nächstes das Ticket 86393, VKV-Antrag auf Kabelbinder von Rainer Gutkowski, für die Kabelbinder für das Budget vom, ich bin gar nicht dabei, ich glaube, das ist Mönchengladbach. Rainer Gutkowski ist Chivasa, Gladbach sein, der ist auch angenommen. Ja. Dann kommt das Ticket 86395, VKV, MK, Märkischer Kreis, Benzinkosten. Antragsteller ist Benutzer Stefan Bien. Das geht um Benzinkosten für das Einholen und Austragen von Plakaten. Die Summe beträgt 250 Euro aus dem Budget des virtuellen Kreisverbandes. Sie haben keine Unterstützung bekommen, nur wenn das Benzingeld erstattet wird. Und dafür wurde aber Auto und Zeit zur Verfügung gestellt. Wir haben den Antrag angenommen, einstimmig. Dann kommt als nächstes das Ticket 86396, VKV, Antrag Märkischer Kreis Flyer. 500 Piraten-Wählen-Buttons und 150 Sozialflyer aus dem PP-Shop. Der Antrag ist auch angenommen worden. Das Ticket 86397, VKV, Märkischer Kreis, Kabelbinder, 172,91 Euro aus dem Budget des VKVs für 1500 Kabelbinder, ist auch einstimmig angenommen worden. Dann kommt als nächstes das Ticket 86461, Kabelbinder, Kastrojan. Der Vorstand möge beschließen, Kabelbinder zu bestellen. Dabei gibt es zwei Optionen. Einmal A, 250 Pakete, B, 300 Pakete mit jeweils 100 Stück. Option A ist angenommen worden. Wir haben uns Option für B entschieden. Ja gut, A hat weniger Stimmen, insofern ist das glatt die Option B. Der Vorstand beschließt die Beschaffung von 300 Paketen Kabelbindern zu einem Preis von 3.300 Euro. Das liegt daran, dass die Kompla die Kabelbinder nicht geliefert hat und wir das nachbestellen müssen. Ja, die haben schon geliefert, aber nicht in der Menge. Genau. Gibt es da noch Nachverhandlungen mit Kompla, dass wir es erstattet bekommen? Ja, das kommt alles noch. Ich bin gerade noch bei der Gutschrift von den Plakaten dran und an dem unten noch kommenden Antrag bezüglich der Restaufkauf. Okay, also das ist noch in der Mache, da werden wir in den nächsten Vorstandssitzungen nochmal kommen. Das nächste Ticket ist 86470, Flyer Gamescom. Der Antragsteller bin ich, Paki. Ich beantrage 25.000 Flyer für die Gamescom auf 135 Gramm schweren Qualitätsdruck Papier für 385,21 Euro. Der Antrag ist angenommen. Da geht es um die Flyer für die Gamescom. Der nächste Antrag ist das Ticket 86487 Themenflyer. Antragsteller Carsten Trojan. Der Vorstand möge beschließen, 7 Themen in Klammern Fracking, Urheberrecht, Soziales, Demokratie, Transparenz, Daten und Bildung, jeweils 97.000 Flyer und je 100.000 Stück der Flyer. Wir stellen das mal in Frage und unsere Teams bestellen insgesamt 600.000 neuen Systemflyer und 200.000 allgemeine Flyer, haben einen Gesamtpreis von 19.253,94 und das wird an 9 verschiedene dezentrale Lager geliefert. Der Umlauf ist einstimmig angenommen worden. Es gibt dazu noch einen zusätzlichen Antrag. Das war der zusätzliche Antrag zu den Flyern, die wir noch nicht abgestimmt hatten. Das war dieses allgemeinen Themenflyer. Der ist auch im Umlauf beschlossen worden über 4.627,72 Euro. Und soweit ich weiß, werden die Anfang nächster Woche geliefert lassen. Mail über die NRW-Info ist rausgegangen und alle Lagerverwalter wurden angeschrieben. Die sollen am 21. da sein. Bist du jetzt so? Korax, es wäre super, wenn du oben in den Raum reinhüpfst, das hatte ich aber schon mehrfach gesagt, dass du kurz um Wortmeldungen bittest und nicht einfach losquatschst. Ich bitte, ich habe die ganze Zeit zugehört. Gut, dann worauf beziehst du dich jetzt? Auf deines Allgemeins und überhaupt an die Vorstandssitzung. Ihr sagt immer, es gibt ja eine Audioaufzeichnung. Und ihr sagt immer, Tätigkeitsbericht könnte nachgelesen werden. Ich bitte darum zu bedenken, dass es zum Beispiel Blinde gibt oder sonst wie Leute, die einfach nicht gleichzeitig die Audioaufzeichnung hören und das Protokoll vor Augen haben oder die das gar nicht aufmachen können. Dann brauchen wir keine Audioaufzeichnung, wenn zum Beispiel ganz am Anfang die Tätigkeitsberichte verwiesen werden mit kann nachgelesen werden. Das, da gebe ich dir. Das macht dann überhaupt keinen Sinn mehr. Entschuldigung. Wir gehen kurz durch die Umläufe noch durch. Ich finde die Anmerkungen wichtig. Weil das war auch gerade wieder so. Es war so ein Durchgerenne und teilweise ein Genuschel. Da kann sich kein Blinder was unter vorstellen. Und das regt mich auf. Entschuldigung. Ist halt so. Ja, du hast ja auch recht. Du hast vollkommen recht, Korax. Ich nehme mir mehr Zeit, ich gucke, dass ich deutlicher spreche und ich werde im Anschluss an die Sitzung auch nochmal die Tätigkeitsberichte vorlesen und werde auch mit den Kollegen zusammen darauf achten, dass wir deutlicher sprechen, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen und wir gucken, dass wir in der nächsten Vorstandssitzung die Tätigkeitsberichte auch vorlesen. Das ist eine super Anmerkung und das können wir immer gut gebrauchen, solche Anmerkungen, weil wir das manchmal einfach nicht bedenken, weil wir so sind, wie wir sind und das als gegeben hinnehmen und es ist, dass wir immer wieder daran erinnert werden. Wir sind halt eben auch manchmal einfach vergesslich oder haben das nicht auf dem Schirm. Danke. Danke. Ich danke. Okay, also ich nehme mir ein bisschen mehr Zeit für die Umläufe. So, ich war stehen geblieben bei den Themenflyern. Als nächster Antrag kommt das Ticket 86517. Das betrifft den VKV Warendorf und es geht um Plakate auf DIN A1. Antragsteller ist Pia Hermanns gewesen, Unterstützer Andreas Schulte und Thomas Latzel. Der Landesvorstand möge beschließen, den Druck von 500 Affichenplakaten DIN A1 zum Preis von 176,48 Euro zu bewilligen. Es geht um Veranstaltungen im Kreis Warendorf, die mit allgemein gestalteten DIN A1 Plakaten beworben werden sollen. Ein Freifeld würde es erlauben, die konkrete Veranstaltung einzufügen. Diesen Antrag haben wir einstimmig bewilligt. Als nächstes Ticket kommt ein Finanzantrag mit der Nummer 86515. Es geht um eine Raummiete in Telgte und Oelde. Antragsteller ist Andreas Schulte. Unterstützer sind Pia Hermanns und Thomas Glatzel. Der Landesvorstand möge beschließen, ein Budget über 130 Euro aus dem VKV-Konto Warendorf für die Raummiete zu bewilligen einer Krypto-Party-Reihe. Es geht um Vorträge in einem Restaurant, die mit Beamer und Leinwand ausgestattet sind. Und es wird eine Raummiete von 30 Euro fällig. Insgesamt geht es um ein Budget von 130 Euro zur Abdeckung dieser Kosten. Das haben wir auch im Umlaufbeschluss einstimmig angenommen. Jetzt wurde mir gerade was geschrieben. Okay, mach jetzt die Umläufe bitte fertig. Ich mache erstmal die Umläufe, dann kommt Sprache. Das nächste Ticket ist die Nummer 86562, ein Antrag des VKV-Budgets Rhein-Kreis Neuss. Zum Thema 111 Gründe, Flyer. Der Antragsteller ist Piratenschlumpf. Unterstützer sind Stahlrabe und Markus von Kreller. Wir beantragen die Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von maximal 249 Euro aus dem Konto des virtuellen Kreisverbandes. Und es geht um die Bestellung von 4000 Flyern, 111 Gründe. Sie versuchen mit Nachbarkreisen eine Sammelbestellung hinzubekommen. So, den Antrag haben wir auch stattgegeben. Der ist im Umlauf geschlossen worden. Denn das nächste Ticket ist die Nummer 86632 VKV Mülheim. Das Thema ist Großplakate. Antragsteller ist Carsten Trojan und es gibt genügend Unterstützer. Es geht um die Freigabe von 1081 Euro aus dem Budget des VKV Mülheim für die Beschaffung von 3 Großplakaten und es soll wohl eine Spende mit Parteigeldern an uns selbst geben. Man muss klären, wie man die Plakate auch so bekommen kann. Der Antragsteller ist gerade vor Ort, der kann das mit Sicherheit erläutern, Carsten. Um Gottes Willen, keine Spende aus Parteimitteln, nein. Das ist eigentlich eine Spendenaktion, den Link habe ich ja auch da reingesetzt. Wir wollen versuchen, das sozusagen zu kaufen. Also dass quasi das nicht als Spende reinläuft, um Gottes Willen, sondern dass es einfach bezahlt wird, fertig. Okay, alles gut. Das ist auch im Umlauf beschlossen worden. Gibt es dazu noch Fragen? Gut, dann komme ich jetzt zum nächsten Finanzantrag. Das ist die Ticketnummer 86636. Aufkauf der Restbände an Plakaten. Antragsteller ist Carsten Trojan. Ich beantrage den Kauf der restlichen 3269 Plakate zu einem Bruttopreis von 2942 Euro. Versand- und Kabelbinder sind nicht enthalten. Die Info zu den Versandkosten lautet, dass das nach Gewicht, Höhe und der Versandpauschale, was die Kilometer betrifft, berechnet wird. Das sind Pakete bis 50 Stück Plakatinhalt bei DIN A1, kostet das 16 Euro. Und es geht darum, das hatte ich mit Carsten schon vorher besprochen, dass wir im Zuge der Bestellung bei Compla eine Überproduktion hatten, die wir jetzt zu einem günstigeren Preis bekommen können. Und diesen Antrag von Carsten unterstütze ich auch, da wir hier nochmal die Möglichkeit haben, auch in einem Nachgang für freie Plakatplätze in ganz NRW die Möglichkeit offen halten, weitere freie Plakatplätze zu plakatieren. Die haben einen gewissen Schlüssel, der ist auch hier im Pad aufgeführt. Das sind aber bis zu 20 Zeilen mit den unterschiedlichen Plakatmotiven. Da sind Plakatmotive aus dem Bund, aus Bayern und aus Hessen dabei. Der Großteil ist aus dem Bund und aus Hessen und wird mit Sicherheit uns auch gut tun im Wahlkampf. Also das heißt, wir haben da nochmal die Möglichkeit, Kreisverbänden oder VKVs, die zu wenig Plakate hatten, nochmal einen Plakatzuschuss zu geben und denen die Möglichkeit zu geben, weitere Plakate aufzuhängen. Dieser Plakat ist auch im Umlauf durchgegangen. Ja, bitte? Nur zwei kleine Anmerkungen. Das erste ist, wir haben nicht den gesamten Bestand genommen. Ein Teil, 1300, gehen hoch nach MV. Also nicht, dass es heißt, NRW krallt sich alle Plakate. Ich wusste halt, da oben ist noch Mangel und das haben wir zuerst koordiniert. Das heißt, das ist durch. Das zweite ist, ich habe die Lagerverwalter noch angeschrieben und hatte noch darum gebeten, mir zu sagen, wenn es irgendwo bekannten Minderbedarf oder Minderdeckung quasi des Bedarfs gab, weil irgendwo was schiefgelaufen ist, darauf warte ich bis morgen 12 Uhr und dann würde ich, wenn bis dahin nichts kommt oder nicht ausreichend viel Feedback kommt, würde ich es dann aufmachen für die Kreise direkt. Okay, vielen Dank für die Anmerkung. Gibt es dann noch Fragen zu oder Anmerkungen? Außer unbedingt machen, kann ich nichts anderes sagen. Wir haben hier in Hamm definitiv viel zu wenig für die Fläche, die wir hier abzudecken haben mit unseren 250 Plakaten. Wir gehen im Straßenbild völlig unter. Wir haben uns schon nur auf die Hauptstraßen konzentriert. Also wenn wir da noch irgendwas bekommen können, wir haben deswegen auch hier im Antrag ja selbst nochmal aus dem P-Shop nochmal 60 Plakate selbst. Der Antrag habt ihr ja gestern bekommen, selbst bestellt. Deswegen, wir nehmen jedes Plakat, das wir irgendwie noch bekommen können, nehmen wir mit Handkuss. Das ist angekommen und bitte setz dich da mit Carsten und Alex in Verbindung, dass sie das koordinieren können. Per Mail bitte. Per Mail. So, dann kommt jetzt, wenn da keine weiteren Wortbeiträge kommen, würde ich dann jetzt zum Ticket 86294 kommen. VKV-Finanztrag aus Düren. Fahrtkostenübernahme beim Plakatieren. Da geht es ums Ähnliche wie eben in Warndorf. Das ist auch einstimmig angenommen worden. Es geht darum, dass die Leute, die beim Plakatieren halt Fahrtkosten haben, Düren, die Gegend kenne ich, da komme ich auch aus der Ecke, komme ich her. Das ist relativ weitläufig. Das ist relativ teuer, da die ganzen Dörfer fahren. Dem haben wir auch gegeben. Das nächste Ticket ist das Ticket Nummer 86401, Reisekosten für Markus Kompa. Ich habe den Antrag für Markus eingereicht. Es ging um die Reisekosten für die Startveranstaltung der Vortragsreihe Stopp der Totalüberwachung. Das Ding war, dass der Antrag für die Veranstaltung relativ kurzfristig gestellt werden musste. Markus war in Düsseldorf bei dem Vortrag und hat mir erzählt, dass das wohl irgendwie an den Leuten vorbeigegangen ist, die sich drum gekümmert haben, da die Orga zu machen. Und ich habe gesagt, dann stelle ich den Reisekostenantrag für dich, damit du nicht jetzt noch finanzielle Kosten hast, um nach Düsseldorf zu kommen. Und zwar ging es da um eine Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit KIMI. Ich war selber auch vor Ort. Die Veranstaltung hat 3 Stunden gedauert. Es waren ungefähr 25 Leute da, hauptsächlich Bürger, die sich informieren wollten. Paki, kannst du es ein bisschen kürzer machen? Danke. Schwurbel ich wieder rum, ja? Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ja, er bremst mich da nur, dann mach ich es jetzt ganz kurz. Okay, Ticket 86483, Fahrtkosten für Wahlkampf, angenommen. Nein, war ein Scherz. Da geht es um Markus Kompa, der eben allgemein Vorträge beantragt und da geht es um 300 Euro, soweit ich mich nennen könnte. Warte. Doch, 300 Euro allgemein für seine Aufwendungen im Wahlkampf und den haben wir auch angenommen. Dann geht im nächsten Ticket 86648, VKV-Antrag in der Peru-Kreis, Flyer-Bestellung, Antragsteller Maya, 50 Euro für eine Flyer-Sammelbestellung und damit soll der Bundesflyer sowie der Themenbörse-Flyer bestellt werden. Ist auch angenommen. Ticket 86402, Beauftragung Vorstandsportal, Antragsteller Björn X-Pelk Hansen. Der Vorstand möge den Antragsteller als Admin im Vorstandsportal eintragen, Dinge der Schatzmeisterei zu eintragen zu können, ist auch angenommen. Ticket Nummer 86440, mobile Bühnen ab ca. 16 Quadratmeter, Antragsteller Ines Schorsch. Es geht um die Bühne für das Sommerfest oder Bürgerfest am 1.9. Ein Gesamtpreis von 240 Euro. Der Antrag ist angenommen. Dann geht's um nächsten Ticket, geht's um die Hüpfburg. Ticket Nummer ist 86447. Antragsteller ist wiederum Ines Schorsch. Es geht um 300 Euro und der Antrag ist auch angenommen. Das nächste Ticket wieder von Ines Schorsch, Ticket Nummer 86449, Thema Sommerfest, wird ein zeitlich begrenzter Netzanschluss benötigt, der 290 Euro kostet und der Antrag ist angenommen worden. Das nächste Ticket geht um... Ja. Sag dazu noch, dass es bitte Strom ist, ja? Okay, ja, also da geht es hauptsächlich um Strom und um Internet, was eigentlich naheliegend bei einem Sommerfest, aber gut, es ist halt in der freien Natur, man muss das so vorstellen wie eine große weite Wiese und da muss eine Bühne aufgebaut werden, da fehlt Strom, das haben wir damit beschlossen, das ist eine Pauschale von der Stadt, die da veranschlagt wird. Der nächste Finanzantrag geht um ein VKV-Budget, Ticketnummer 86498, Finanzantrag zur Überbrückung von fehlendem Wahlkampfmaterial. Antragsteller ist Bertram Eckert, VKV Aachen. Es geht um Wahlkampfvorstände der Stadtregion Aachen. Und da soll das Kurzwahlprogramm 10.000 Stück bestellt werden, kosten 89 Euro. Und 1.000 Flyer, wir stellen das mal in Frage, die Kosten liegen bei 30 Euro. Das heißt, das Gesamtbudget bei 101 Euro. Wenn ich das zusammenrechne, kommt aber auf mehr. Gut, check's mal gerade. Das müssten eigentlich 110 Euro sein, oder? Zahlendreher. Ich hatte es so rauskopiert, ich habe es nicht nachgerechnet, sorry. Ja, kannst du das nochmal bereinigen? Dann ja, klar. Würde das eigentlich durchgehen. Der ist zweigeteilt, der Antrag. Das sind 119 Euro insgesamt. Genau. Und wir haben dafür gestimmt, dass das aus Mitteln des VKVs finanziert wird, nicht aus Mitteln des Landes. Da ist auch noch Zeile 952, ist noch irgendwie der Gesamtantrag, also die Entscheidung zum Gesamtantrag dazwischen gerutscht, weil da steht vorher dafür für den VKV-Mittel, dann steht dagegen bei den Landesmitteln, dann steht insgesamt nochmal drunter, dass der Vorstand die Freigabe von VKV-Mitteln beschließt. Ja, ich hatte beide Abstimmungen mit reingenommen, weil der Antragstext halt VKV alternativ Landesmittel enthielt, weil ich nicht wusste, wie ich es anders darstellen konnte. Ja, ich glaube, das ist aber ersichtlich aus. Vielleicht machst du nochmal vor dafür Zeile 943 erstens Klammer zu VKV-Mittel, damit ersichtlich wird, wie sich. Achso, da ist es. Warte, ich zieh das mal eben in die Zeile drunter, genau. So ist es übersichtlich. Dann kommt jetzt als nächstes Ticket 86653 VKV Hamm, Werbemittel, Antragsteller Kujo. Es geht um Materialien aus dem P-Shop und zwar jetzt muss ich gucken, 150 Stück Flyer Bildung, 150 Flyer Themen, unsere Themen, 50 Flyer, wer sind die Piraten, Kandidatenplakate, Themenplakate und jede Menge Themenflyer, jeweils immer 75 Stück. A3 Euro. Das Gesamtbudget beträgt 178,45 € und das ist im Umlauf auch angenommen worden. Ganz einfache Frage habe ich dazu. Sehe, dass ihr den angenommen habt. Kujo, warte mal kurz. Kannst du mir einen Gefallen tun und wenn du oben in den Raum springst, kannst du kurz bitte fragen, ob du das Wort haben kannst, weil das ein, wenn man jetzt einen Kopfhörer auf hat, ja, dann sprengt einem das Trommelfell weg. Darf ich? Also ja, sprich. Okay. Ganz kurz, ich wollte nur fragen, wie lange dauert das ungefähr, bis das bezahlt wird, weil der P-Shop versendet ja erst dann, nachdem bezahlt wurde. Und da wir im VKV sind, können wir nicht selbst bezahlen. Das heißt, wann wird das ungefähr erfolgen? Steffi? Entschuldigung, das kam akustisch nicht einwandfrei. Okay, ich habe im Antrag ja alles reinkopiert, auch die Rechnungsadresse, Lieferadresse und so weiter, das drum und dran. Der P-Shop liefert ja erst, nachdem bezahlt wurde. Und da wir als VKV eben darauf angewiesen sind, dass der Landesverband zahlt, die Frage, wann wird denn von eurer Seite die Zahlung erfolgen für diesen Antrag, den ihr jetzt zugestimmt habt? Ich verarbeite gerade die Zahlungstickets, deins dürfte gleich auch dabei sein. Wunderbar. Dann hätte ich noch eine letzte Nachfrage zu dem Thema Werbemittel, wo der Carsten ja vorhin sagte, E-Mail auf info@ gegangen. Ich kann da allerdings nirgendwo einen Verteilschlüssel für das Material finden, sprich wer bekommt wie viele Feuerzeuge, wie viel Kugelschreiber und so weiter. Wo kann ich das denn einsehen? Kriegen die Lager. Und vorher wissen wir es nicht. Ja, ich weiß schon, was in jedes Lager reinkommt. Ich muss das jetzt nur noch einmal aufteilen. Also gibt da auch noch mal eine Info rüber, über die NRW-Info? Wenn, dann gibt's ein... Was? Nee, nicht immer... Korax, bitte tu mir genauso wie alle anderen den Gefallen und hüpf mich hier oben rein. Entschuldigung, mehr Körper, mehr Max. Du bist heute echt anstrengend. Halt dich bitte ein bisschen zurück, meld dich kurz an und sag, du hättest deine Wortmeldung, dann können wir da gerne drüber reden. Habe ich zu was ganz anderem. Entschuldigung, mehr Maxima Culpa. Okay, um auf die Frage zurückzukommen, Kujo. Diese Liste wird den dezentralen Lagern bereitgestellt und die informieren euch dann, okay? Alles klar, danke. Dann bin ich auch wieder weg. Okay, gut, dann weiter im Text. Das nächste Ticket ist die 86682, VKV Bottrop, Direktkandidatenplakate und Flyer. Antragsteller ist Peter Winkelmann und da geht's um die 100 Euro des Direktkandidatenbudgets. Und da geht's drum, dass wir das VKV-Budget zu einer Höhe von 200 Euro aus dem Budget des VKV Bottrop übernehmen. Das dem haben wir stattgeben. So, das waren die Umlaufbeschlüsse. Jetzt würden wir zum Teil des Sonstigen kommen. Meine kurze Frage ist, ich habe eine ziemlich volle Blase und würde gerne einfach mal Pipi machen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt das gerne ausdiskutieren. Information. Paki, für dich. Bitte frag doch einfach nur, ob wir eine Pause machen können, okay? Ja, ich weiß. Medizinische Details sind nicht so interessant dafür. Ich bin halt Rettungssanitäter, ich merke das immer nicht. Ansonsten geht nur alles über YouTube-Videos, ne? Halt. Ja, das geht mir wiederum eine Spur zu weit, Maja, aber das kannst du gerne machen. 5 Minuten Pause? Ja. 20 nach? Ja. Viel Spaß. Ich nutze die Pause mal für eine Frage, weil Pri gerade sagte, wir kämen jetzt zu Sonstigem. Ich wollte nur mal fragen, ob wir noch einen kurzen Redeslot bekommen für den Berti-Bericht oder ob das nicht vorgesehen ist. Doch, kriegt ihr. Muss ich mich nochmal entschuldigen für letzte Woche, dass wir das vergessen haben. Wann machen wir den? Machen wir den jetzt gleich eben? Würde ich sagen. Carsten? Claudia, bist du da? Ja. Ich habe dem Extra-Tobi wegen der Audio-Mitschnitte quasi freigeschaltet auf der Crew-Sprecherliste. Der wollte das irgendwie sich angucken, ob er das automatisiert machen kann. Das wäre schön, wenn ihr beide euch da irgendwie fragstückt. Kann ich machen. Nee, mir ging's ja nur darum, ich find's schön, wenn sowohl Protokoll als auch sofort Audio-Mitschnitt auf der Liste landen. Verstehst du? Ja, sagtest du schon mal, ist richtig. Ich lade die Sachen halt direkt nach der Vorstandssitzung hoch und die sind halt online verfügbar, sobald irgendeiner vom Krähenes Zeit hatte. Ja, das wäre dann ganz toll, wenn du dich mit dem Extra-Tobi da irgendwie... Muss ich sowieso noch. Ich sehe mal zu, dass ich ihn erwische. Okay, danke. So, können wir wieder? Von mir aus, ja. Ich weiß nicht, wie lang der pillt. Scheint sehr voll zu sein. Ja, Moment. Also ich rauche nicht auf dem Klo. Ja, also das sei mir zugestanden. Claudia? Carsten, ich hatte Sasa und dir das PDF, was ihr mir geschickt habt, kommentiert zurückgeschickt. Wenn ihr da nochmal drüber guckt. Jo, habe ich schon gesehen, deine Mail. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Gut, dann würde ich mal weitermachen. Jetzt kommt der sonstige Teil. Ich habe als erstes Thema... Warte. Wir hatten ganz kurz gesagt, dass wir vielleicht das die Berti-Sprechstunde oder nicht die Sprechstunde, sondern den Bericht vorziehen. Ja, gerne. Können wir machen. Dann können wir das auch ja zusammenziehen, weil das Thema, was ich habe, betrifft auch die Berti. Dann würde ich jetzt gerne... Korax, kannst du bitte wieder runtergehen? Ja, ich bin... Ich helfe dir, warte. Dann würde ich Christina und Alex kurz bitten, mal zu erzählen, was so gelaufen ist, was noch ansteht. Ja, schieß los. Ja, ich fange mal an. Ich nenne das erstmal Berti vor Ort. Sag nur mal kurz, so letzte Woche, kurzer Abriss. Am vergangenen Sonntag war der Auftrag der Vortragsreihe Stopp die Totalüberwachung. War am Sonntag, wie gesagt, ja, hatte Sasa ja schon erwähnt, guter Auftakt, sehr positive Resonanz auch seitens der Presse, die anwesend war. Im Zuge der Vortragsreihe werden auch noch weitere Referenten gesucht, da die Nachfrage nach Krypto-Partys und Co. sehr hoch ist. Die Vortragsreihe selbst basiert auf drei Vorträgen, die sowohl in Kombination als auch einzeln angefragt werden können. Die Vorträge werden nach wie vor, oder da werden weiterhin Referenten gesucht. Ich verlinke gerne gleich nochmal, das gebe ich dir, Claudia, das Pad. Es gibt halt auch ein Pad, wo sich die Leute gerne eintragen können. Heute in der Berti war Center TV da, die haben ein Interview mit Udo geführt. Mit dem kurze Unterbrechung, sorry Christina, weil Sasa es gerade angemerkt hatte, wenn es Referenten gibt, die aktiv irgendwo was vortragen wollen, die können sich auch gerne bei Sasa oder mir melden und das steht wohl auch so in der Wiki-Seite, dass wir da aktiv die Leute dann auch hinschicken wollen zu den Veranstaltungen, also nicht nur ins Pad eintragen, bitte. Ja, nur, also ich tue das auch generell auch so für Sasa oder euch, ich meine, das könnt ihr natürlich gerne mit nutzen, aber dann gibt es quasi so eine Übersicht, dachten wir, wo für die Einzelnen, das ist auch nach den Vorträgen, nach den dreien gegliedert, das Pad, und da haben sich auch schon einige Leute eingetragen. Und ich glaube, der Clay hatte das auch schon kommuniziert bei den Direktkandidaten und auch weitergehend, also das ist nicht eher so ergänzend gedacht. Natürlich gerne auch bei euch selbstverständlich melden, aber dann habt ihr so einen Pool und könnt halt so gucken, wenn eine Anfrage ist, oh Mensch, der und der macht das ja. Ich habe dazu auch bereits ein Pad angelegt, was auch über die NRW-Info gegangen ist. Eine Wiki-Seite ist auch angelegt. Ich habe bereits auch mit dem Jungfilm darüber gesprochen, dass er die Koordination der Referenten da übernehmen wird. Wir werden uns morgen entweder hier in Düsseldorf sehen oder miteinander telefonieren, dass er dann zukünftig dort Ansprechpartner ist. Ich fände es ganz schön, wenn die Infos dann auch dabei zentral an einer Stelle bleiben. Genau, dann kippen wir die einfach zusammen oder gucken, wie sich die ergänzen, die Pads, würde ich sagen. Ja, super. Wir können ja vielleicht dann irgendwie auch morgen nochmal, oder ich bin ja morgen noch mal in der Berti. Bist du auch da? Dann können wir nochmal drüber quatschen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich bin ein bisschen durch. Okay, dann lass uns einfach telefonieren. Kriegen wir hin. Machen wir. Gut, dann Center TV war Sasa ja heute auch dabei. Das ist auch sehr gut gelaufen. So meiner Ansicht nach, und glaube ich auch Sasa würde das bestätigen, der Udo war auch zufrieden. Wir konnten bereits Interesse für ein weiteres Thema auch wecken. Dabei geht es um das Thema Plakatierung und die Ungleichbehandlung der Piraten bzw. kleinerer anderer Parteien im Allgemeinen. Da habe ich heute bereits erst oder da wurden heute erste Informationen bereits angerissen so und erzählt. Und im weiteren Tagesverlauf habe ich dann auch die Infos bei den Kreisen überall, die es betraf, eingeholt und werde die morgen auch an die Ansprechpartnerin oder die werden morgen an die Ansprechpartnerin übermittelt. Ja, zu den Helfern, was wir so brauchen, kommen wir später. Ich weiß gerne nochmal, nächster Punkt, oder ich würde das wöchentliche Wahlkampfmammel gerne nochmal ansprechen, dass kurz die Idee nochmal umrissen, die Berti-Sprechstunde, die immer freitags 19 Uhr war, die wurde erweitert zum wöchentlichen Wahlkampfmammel. Der Inhalt ist eben, ja, wie vorher, oder es ist ein kurzer Bericht der vergangenen Wochen, inklusive Tipps und Hinweise. Was sehr toll war und was auch so ein bisschen Zielsetzung der Veranstaltung war, es hat sich auch im Rahmen der Sitzung letzte Woche ergeben, dass sich die Leute auch untereinander Tipps gegeben haben und Hinweise und einige Probleme konnten unter den Kreisen selber halt geklärt werden, weil der eine Kreis hatte das Problem, der andere so, jo, Mensch, kennen wir und haben ja das und das gemacht und dann war es im Grunde schon geklärt. Wir haben das Sitzungsprotokoll, wie auch geplant war, im Wiki natürlich verlinkt. Wir haben eine Terminschiene daraus, Maria hat die auch über sämtliche Listen gekippt und die AGÖA hat die, glaube ich, heute auch oder hat das auch dann an die Presse, wurde ja auch eine Terminschiene übermittelt auf jeden Fall. Das Protokoll findet ihr natürlich auch auf der entsprechenden Berti-Wiki-Seite. Und natürlich könnt ihr auch, wie gesagt, immer noch Fragen stellen. Und es ist auch vor allem, also die Termine, es ist immer so ein Ausblick auf die Folgewoche, dass die Leute ihre Termine in den Kreisen sagen, damit wir halt auch einen Überblick haben, was so läuft und auch wo vielleicht noch Hilfe gebraucht wird, sei es jetzt im Pressebereich von unserer Seite in Richtung Orga oder auch von der AG-Events. Ja, und wir würden uns freuen, wenn morgen ganz, ganz viele Kreise dort vertreten sind. Das findet wieder von 19 bis 21 Uhr im Mumble statt im Raum Berti. Ja, weitergehend, ja, so ein paar Aktionen. Die Gröder war ja gestern in Erkelenz, die war, glaube ich, auch relativ erfolgreich. Wir tauchen auch wieder häufiger in der Presse auf. Das war ja auch in der Presse, das war auch ganz gut. Die Melanie hat am Dienstag war sie im Bergbaumuseum. Da haben wir auch Presse gehabt, die war auch gut. Heute hatte sie einen Auftakt zur Vortragsreihe zu Steuern und Antikorruption in Bielefeld. Ich habe heute Morgen mit Harald telefoniert. Der Bus war gestern, heute war er in Viersen. Ich habe vergessen, wo er gestern war. Man sieht es mir, der war doch gestern, natürlich, der war in Erkelenz mit. Der ist da wohl auch gut angekommen und tourt auch weiter. Der Harald sucht da auch auf jeden Fall noch für die einzelnen Termine Listenkandidaten. Falls ihr jetzt hier seid, tragt euch ein und auch Abgeordnete sind da auch gerne gesehen. Natürlich alle anderen Piraten auch, aber die gerade genannten ziehen natürlich immer ein bisschen Presse, da kann man natürlich, das kann man nicht von der Hand weisen. So, dann gebe ich kurz weiter mal an Alex. Ja, also mein Aufgabengebiet ist ja eher dann auch die Werbemittelbetreuung. Also was halt immer wieder kommt, ist die Frage, ja, wo gibt's denn überhaupt die Werbemittel? Wir haben ja Werbemittel auch zur Verteilung im Verwaltungsshop, wie man da bestellt. Das haben wir auch nochmal auf der Berti-Seite in unserer Frequently Asked Questions, also unserer Hilfeseite, auch niedergeschrieben. Da verweise ich gerne nochmal drauf. Die erreicht man auch unter peer.at, also Pirat mit Berti FAQ, aber natürlich auch auf der Wiki-Seite. Dann noch eine Sache, Affischenplakate, da haben wir eine Bestellung gehabt und haben einige jetzt überzählig. Wer also noch Affischenplakate braucht, um die in seinem Kreis oder in seiner Stadt anzubringen, der kann sich gerne bei uns melden in der Berti. Und da bei Werbemitteln halt auch immer wieder der Bedarf durch den P-Shop gedeckt wird, wäre es ganz gut, wenn Steffi da nochmal ganz kurz sagen könnte, gleich im Anschluss, wie man halt im P-Shop als VKV bestellt. Weil Gliederung, da ist das nicht ganz so schwierig, aber bei VKVs halt schon. Es geht halt vor allen Dingen halt um Vorbestellungen und so weiter. Dann haben wir Pledges für Großplakate, die wir jetzt planen. Da haben wir folgenden Prozess. Machen einen Aufruf und es wird ein Formular geben, in dem man einträgt, wo ein Plakatstandort ist, irgendwo in Nordrhein-Westfalen, wie man den bürokratisch halt anmelden muss. Das muss man halt auch hinterlegen. Was für Kosten dadurch entstehen, sowohl für das Plakat selber als auch für den Rahmen oder Aufstellort und andere Kosten wie Genehmigung. Und wenn man diese ganzen Sachen da im Formular zusammengetragen hat, dann kommt man in einen Topf. Und aus diesem Topf ziehen wir Ende nächster Woche. Hallo? Entschuldigung, hatte die Seite versprungen. Da wird dann rausgezogen und da gibt es dann halt eine Reihenfolge, in der die Orte dann halt gezogen werden, sodass halt wir am Ende nicht so dastehen, dass einzelne Orte halt nicht mehr mit Plakaten bestückt werden können, weil halt gerade irgendwie der letzte Zehner oder so fehlt. So dass wir halt möglichst großflächig überall halt Großplakate aufstellen können. Dazu gibt's dann jetzt übers Wochenende noch nähere Informationen. Und ja, so viel zu den Pledges für die Großplakate erstmal. Ich ergänze nochmal, Paki hat ja vorhin auch nochmal gesagt, dass außer für Großplakate auch noch Pledges für andere Dinge initiiert werden können. Die Technik sagte, dass auch die entsprechende Webseite schon steht und das Plugin steht und insofern können die Infos da auch sehr zeitnah eingespeist werden. Paki, da wolltest du ja auch nochmal ein bisschen was zu sagen, wo man vielleicht auch nochmal, Alex hatte auch schon mal die Luft, wie heißt die? Ja, ich können da ja auch eingefügt werden, so, aber auf jeden Fall die Technik sagte, dass die technischen Voraussetzungen für diese ganzen Sachen stehen und zu den Großplakaten, da haben wir auch aus einzelnen Orten heute schon Infos bekommen, kann ich auch schon mal vermelden. Das ist schon mal super. Wenn ihr damit soweit durch seid, würde ich halt gerne zu dem Thema Pledges kommen oder beziehungsweise spenden, aber natürlich muss ich da erstmal von euch die Rückmeldung haben, ob ihr durch seid. Helfer sind noch gesucht, aber erstmal Alex. Ja, also nächste Woche hat Carsten ja eben auch schon angekündigt, kommen eine ganze Menge an Werbemitteln in die dezentralen Lager. Deswegen auch nochmal der Aufruf, bitte Ohren aufmachen, wann die kommen und Ärmel hochkrempeln und bitte mithelfen, sodass die möglichst schnell dann auch in die Kreise kommen können. Das muss so alles kommissioniert werden. In Düsseldorf hat Paki freundlicherweise schon mir ein Team zur Seite gestellt, was da unterstützen wird und ich hoffe, dass das in den anderen Kreisen halt auch klappt, wo Lager sind. Also bitte helft dort vor Ort, sprecht euch mit dem Lagerverwalter dort ab und unterstützt die ordentlich, weil da kommt nächste Woche eine ganze Menge Arbeit auf die einzelnen Lager zu. Ja, für die Lager gilt es ab Montag und Dienstag, abholbereit eventuell ab Mittwoch für die Mitglieder. Gut, dann brauchen wir ganz dringend der Piratenschlumpf, der seinerseits der Orga betreut, der geht jetzt in wohlverdienten Urlaub nächste Woche und da brauchen wir dringend eine Urlaubsvertretung. Ich konnte schon heute einen Freiwilligen gewinnen, der jedoch sicherlich noch Hilfe gebrauchen könnte, weil der natürlich auch erstmal in diesem gesamten Prozessablauf geben wir ihm wieder nochmal eine Einführung oder erklären ihm das nochmal, wie das Ganze abläuft, aber da suchen wir auf jeden Fall ganz dringlich noch Hilfe. Dann, ja, Kalenderpflege wäre es super, wenn sich ein Pirat finden würde, der der die Wahlkampftermine schön immer in den Kalender einpflegt. Wir haben uns ja jetzt schlussendlich auf einen einigen können, der auch via Google übertragbar ist nach Google oder wie das heißt technisch. Ja, Plakatierhilfe vielleicht auch nochmal. Zahlreiche Kreise bräuchten vielleicht noch eure Unterstützung beim Aufhängen oder manche sind da echt nur zu zweit unterwegs. Remscheid, Paderborn sind da vielleicht zu nennen, insbesondere. Nutzt zur Zweckskommunikation gerne auch die Plakatierbörse im Wiki auf der Berti-Seite. Und weiterhin brauchen in Dienstlaken, Paderborn und Kleve wird auch Unterstützung beim Basteln von Plakateständern. Das ist eine Auflage der Kommune, die dürfen die nicht hängen, die müssen die aufstellen. Da machen wir auch gerne, veranstalten wir gerne auch nochmal einen Bastelnachmittag in der Berti. Das muss allerdings auch von den Kosten halt irgendwie gesehen werden. Das sind natürlich Kosten, die denen extra entstehen gegenüber den anderen Kreisen. Müssten wir vielleicht nochmal mit dem Vorstand ins Gespräch gehen, ob da vielleicht was machbar wäre, dass die ein bisschen unterstützt werden. Wenn ihr da mithelfen wollt, gerne sonst aber auch bei Andro, Sabine, Martini oder dem Timmy, dem Tim Reuter melden. Ja, dann in der Berti haben wir ja auch zahlreiche Rechner. Die sind alle auf Windows XP. Wir brauchen nach wie vor jemanden, der dort auch ab und zu mal hilft und die mit administriert. Es wäre schön, wenn jemand sich in der Lage fühlt, einen Windows-Rechner zu administrieren, dass der sich dann vielleicht auch in der Mumble-Sitzung der AG Technik montags 21 Uhr einfindet. Das würde uns die Arbeit in der Wahlkampfzentrale deutlich erleichtern, wenn wir da mehr Arbeitsplätze funktionsfähig auch unterstützen könnten. So, ja, und dann an Claudia nochmal kurz. Wir helfen dir gerne beim Protokollieren oder fügen das eben Gesagte auch einfach gerne ins Protokoll ein, wenn du jetzt nicht mitbekommst. Schick's mir einfach per Mail, das wäre total lieb, ja? Danke. Ja, danke. Machen wir. Dann nochmal ein kurzes Schlusswort. Also die Erreichbarkeit in der Verti ist manchmal nicht ganz gewährleistet, da die Telefonanlage nach wie vor nicht ganz rund läuft. Wir haben auf der Verti-Seite von den Büroleitungen die Mobilfunknummer hinterlegt. Wenn ihr also mit uns sprechen wollt, dann ruft bitte da an. Falls ihr nicht durchkommt, dann sind wir auf jeden Fall für euch da und helfen euch, gut geht. Und fertig. Okay, vielen Dank. Ja, ich greife da mal nahtlos ein, was die Pledges angeht, beziehungsweise die Spenden, den Spendenaufruf. Würde ich euch bitten, alle anwesend sind in euren Kreisen und auch auf Landesebene zu fragen, was für größere Projekte anstehen, was für größere Aktionen auch da in den näheren Ideenkreis kommen könnten, um da Pledges aufzurufen. Es gibt durchaus von auch finanzstarken Leuten im Landesverband die Aussage mir gegenüber, projektbasiert zu spenden. Das heißt, wir haben da wirklich Potenzial, was wir einfach nur abgreifen müssen. Und je kreativer und je witziger und je cooler die Aktionen sind oder auch die Reichweite, sag ich mal, also es zieht sich durchaus auch auf Presse oder eben Thema Werbemittel, kommt auf mich zu, ruft mich an, meine Nummer ist überall einsichtig, ihr könnt mich auch anmelden oder auf Twitter erreichen. Ich werde mit Dummfilm zusammen und auch mit Alex, der sich da programmiertechnisch eingeschaltet hat und auch XPEG, dieses Pledges-Portal jetzt soweit starten, dass wir innerhalb der nächsten Woche alle Pledges stehen haben. Wenn nicht sogar jetzt schon zum Wochenende hin. Und ich habe auch in der Fraktion nachgefragt, da sind durchaus Bereitschaften da, durchaus zu spenden. Also wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie unsere kreativen Kräfte zusammensammeln. Und es gibt die Idee, eine Pledge zu starten, zum Beispiel für die Wahlprogramme, was oft an mich herangetragen wurde. Die sind relativ teuer. Es gibt aber zum Beispiel ein PDF, was der Grumpy gerade vorbereitet zum Selbstdrucken. Da wäre es natürlich cool, wenn wir das irgendwie noch günstiger als der P-Shop hinkriegen oder irgendwie über eine Druckerei die Dinger schnell auf billigem Papier für die einzelnen Infostände zu drucken, dass das noch schnell an die ganzen KVs, Verkaufs teilt werden wird. Ja, zum anderen würde ich mir wünschen, da ein bisschen mehr Hilfe zu bekommen. Insgesamt würde ich mir wünschen, dass die Leute auch auf Landesebene und nicht nur in den KVs, wenn ihr jetzt mit dem Plakatieren durch seid, euch einfach in der Berti auch mehr mit einbringt und euch da einfach meldet. Ihr habt die Aufrufe gehört, es gibt noch genug zu tun. Das gleiche gilt für den Piratenbus. Das habe ich jetzt gerade noch hinzugefügt in Protokoll. Es wird überall aufgerufen auf den Mailinglisten, dass noch Hilfe benötigt wird. Da wird immer mal wieder so Wert darauf gelegt, dass es irgendwelche MDLs oder Listen oder Direktkandidaten sind. Ich würde mir aber auch wünschen, dass ihr in euren benachbarten KVs einfach mal guckt, wo der Piratenbus ist und da einfach hinfahrt. Zur Not einfach mich oder Harald anrufen und fragen, wo der Bus gerade ist und dahin fahren, hingehen, weil ich war jetzt in Erkelenz und das Ding fährt halt irgendwo rum oder steht irgendwo und die Leute kommen von selber. Diejenigen, die das mitbekommen haben, die bisher Abstände gemacht haben, wo der Bus da war, können das auch bestehen. Ansonsten, ja, würde ich dann jetzt den sonstigen Teil dann auch ganz gerne abschließen. Ich weiß nicht, ob sind noch ein paar Leute. Noch eins kurz. Ich möchte auch noch ganz schnell was sagen. Okay, dann erst Jens, dann Steffi und dann sind ja noch ein paar oben im Raum noch gerne dort. Also, wir haben ja jetzt mehrere Aufrufe gehabt für Helfer, die wir für die Berti brauchen. Wenn die ersten 15 Leute sich gemeldet haben, komme ich mit Kaffee und Kuchen und Snacks in die Berti und mache ein großes Kaffee trinken, das ich sponsor und lade die Leute an einem Tag alle ein, die sich da zur Hilfe bitten. Okay, ich spendiere die Zigaretten. Ich weiß nicht recht. Okay, Steffi? Und zwar geht es um die VKVs, die im P-Shop bestellen wollen. Da hat mich der Alex gebeten, nochmal kurz das Prozedere zu erklären. Finde ich ganz gut den Hinweis an der Stelle, da ich Du hast mir leid. Du bist abgehackt, Steffi. Kannst du es nochmal wiederholen? Nee, muss ich nicht. Ist eh nicht. Könnt ihr mich jetzt da hören? Ja. Okay, dann versuche ich es auch nochmal. Es geht um die VKVs, die im P-Shop bestellen wollen. Die können sich ganz einfach dort registrieren. Es gibt auch eine Möglichkeit, sich ohne Debitorennummer zu registrieren. Eine Debitorennummer ist nämlich nur den KVs zugestanden. Die VKVs haben sowas nicht. Können sich aber trotzdem dort registrieren und ihre Bestellung absetzen. Dies dann vom LV zu genehmigen, was wir dann auch ganz schnell tun, sofern ein VKV-Antrag für eben diese Bestellung vorliegt, der dann auch im Umlauf beschlossen wird. Falls da noch Fragen sind, gerne immer an Schatzmeister@ schicken oder auch notfalls mich auf dem Handy kontaktieren, falls schneller gehen soll. Frage dazu, können dort auch, wie würde man umgehen, Privatpersonen dort, die irgendwas bestellen wollen? Privatpersonen sich auch im P-Shop registrieren. Das ist ja dann total privat, es sei denn, es soll vom VKV oder vom KV erstattet werden, dann müssen dann auch entsprechend die Anträge gestellt werden. Aber prinzipiell, weil ich das auf den verschiedenen Meldungen gelesen habe, das ginge, dass Privatpersonen sich dort anmelden? Ja, das geht. Okay, danke, das ist ja ganz neu. Also für mich ist das noch... Ich bin da letztens grandios gescheitert, was soll wohl gehen? Ich hab's heute gemacht, es geht. Allerdings steht im P-Shop, dass die bis zum 18.8. Bestellung nur von Gliederung annehmen, aber das ist ja in 3 Tagen gegessen. So, Schluss mit der Werbung für diesen Haufen. Cool. Jetzt ist nichts mehr, ne? Jetzt kann ich kommen. Los. Paki, wir hatten noch ein Thema. Jo, sorry, ich war noch kurz gelenkt. Gut, da sind wir durch. Dann ist noch das Ticket 86309 LPT 2013.2. Da die Einrichtungsfrist für SEA, also Satzungsänderungsantrag zum geplanten Landesparteitag am 12.10. näher rückt, wäre es nett, wenn ihr jetzt die Seite Büro erstellen würdet, inklusive dem Vermerk, entweder nur per E-Mail an den Vorstand eingereicht werden kann oder entsprechend die Vorlage einreichen und darauf hinweisen, beides. Es geht um eine Visualisierung der Satzungsanträge der Projektgruppe Orange Submarine NRW, die wohl bereits eine Unterseite der Arbeitssatzung eingereicht hat. Und da bräuchten wir jetzt jemanden, der entsprechend ist hier unter den Anwesenden, jemanden, der das gerne übernehmen würde. Da bringen dir die Anwesenden auch nichts. Wir müssen das machen, weil wir uns auch um die Anträge kümmern müssen, die zum Teil auch schon im Vorstand-Ad liegen oder beziehungsweise in der entsprechenden Queue. Und ich habe schon gesagt, dass ich das für das Wochenende vorbereite und werde mich da auch mit der Niki nochmal zusammensetzen, wie wir das Antragsprozedere vielleicht diesmal ein bisschen glatter machen können als letztes Mal. Letztes Mal war ja nur so eine Notlösung, weil halt, ja, muss halt auch gemacht werden. Ja. Vielleicht okay. Im Zusammenhang wie üblich, Anträge können jederzeit eingereicht werden, auch jetzt schon, hat keiner was dagegen, im Zweifelsfall erstmal über Vorstand@, aber wir werden das Ding am Wochenende soweit zumindest schon mal grob aufsetzen, vielleicht nochmal zum Tagungsort dabei, wir werden uns zur nächsten Sitzung auch sicherlich auf den LPT-Tagungsort konkret einigen. Die Frist ist ja auch langsam durch. Die AG Events schaut dann, ob dann bis dahin nochmal Bewerbungen reingekommen sind, etc. Und das bringen wir dann auch nächstes Wochenende hoffentlich unter Dach und Fach, wo wir diesen LPT machen werden. Und noch eine abschließende Sache, weil hier die PG Orange Submarine erwähnt worden ist. Die haben in unser NRW Liquid Feedback, haben die, ich weiß nicht, 20, 30 oder mehr Satzungsänderungsanträge reingekippt. Ist ja durchaus sehr schön, wenn sich da massiv beteiligt werden würde. Wäre super. Ja. Okay. Dann rufe ich jetzt mal alle dazu auf, sich mal wieder ein bisschen mehr mit dem Liquid in NRW zu beschäftigen. Ich weiß von Teufel, dass er wohl einen Umzug geplant hat von Berlin nach NRW. Ich weiß nicht, wie weit er jetzt vonstatten ist. Hat da vielleicht jemand eine Info drüber? Das war vollkommen irrelevant, weil das Ding für die Benutzer erstmal immer noch unter lqpp.de erreichbar ist. Ja, klar. Aber wäre vielleicht eine Maßnahme, das Liquid jetzt wieder ein bisschen mehr zu benutzen, weil ich vermute mal, dass auch zum nächsten Landesparteitag im Oktober da mit Sicherheit nochmal das Thema SMV auf die Tagesordnung kommt. Und wenn Daniel das hier schon anspricht, dann kann sich ja mal jeder, der einen Zugang hat, einloggen, beziehungsweise die Leute, die keinen Zugang haben, mal sich darum kümmern, dass sie einen bekommen. Und jetzt würde ich dahingehend, dass der Punkt soweit auch durch ist, nochmal die Leute zu Wort kommen lassen wollen, die oben im Sprecherraum sind. Ich habe die Reihenfolge jetzt nicht mitbekommen. Ich gehe mal von oben runter. Solsken, hast du noch was zu erzählen? Sonst würde ich dich bitten... Nur nicht rausgehüpft, sorry. Okay, kein Problem. Korax? Ich bin hier wegen Dingsbums, weißt du. Gut, dann würde ich dich auch bitten, in den Zuhörraum zu gehen. Dann, Harald, hast du was zu erzählen? Ich denke mal schon. Ja. Den Link zu den Piratenbus-Terminen habe ich eben schon um 43:57 in den Chat gepostet und wollte jetzt speziell das Thema zu den Demos oder zu der Demo in Erkelenz nochmal ansprechen. Das war gestern wirklich eine sehr schöne Veranstaltung. Es waren zu Beginn beim Start etwa 50 bis 60 Menschen dabei, davon etwa 40, 45 Piraten. Einige von der Linken, zwei, drei von der FDP und noch einige Bürger, die sich dazu gesellt haben. Und während des Demozuges waren es am Höhepunkt ungefähr 80 Teilnehmer, davon drei oder vier, die im Bus gesessen haben. Und das war wirklich eine Geschichte, die richtig aufgefallen ist. Und bei den beiden kurzen Kundgebungen, die wir hatten, waren jeweils einige zig bis 100, 150 Leute, die dort in den Außengastronomien und auf der Straße waren. Und in Erkelenz hat das also wirklich richtig für Aufsehen gesorgt, war in den letzten Jahren mit Abstand die größte Demo, die da stattgefunden hat. Und die Idee, die ich jetzt gerne weiterverfolgen würde, selbstverständlich am liebsten mit Hilfe der KVs und von anderen Piraten, ist, dass wir bis zur Wahl noch einige entsprechende Demos in kleineren Städten machen. Also Erkelenz ist mit ca. 40.000 Einwohnern so eine klassische Mittelstadt und da fallen eben solche Demos in dieser Größenordnung, die doch sehr überschaubar sind, auf, während eben in der Großstadt wie Düsseldorf, Köln oder Bochum, selbst mit 200-300 Leuten bei einer Demo wird man eher milde belächelt, dass man nicht mehr auf die Straße gebracht hat. Aber wenn wir das eben hinkriegen, diese kleineren Demos zu machen, kriegen wir erstens gute Presse, kriegen vor Ort gute Aufmerksamkeit und so vom Vorlauf her braucht man circa eine Woche, anderthalb dafür, um die Dinge anzumelden und auch ein bisschen Werbung dafür zu machen, damit vor Ort eben auch die Vorabpresse läuft und von dem dementsprechend könnte man also die drei Wochen vor der Wahl nutzen, um solche Termine noch parallel zu den Piratenbus-Terminen eben zu organisieren. Und das wollte ich jetzt einfach hier nur mal kurz in den Raum werfen und wird dann weiter auch beworben über die Mailinglisten und natürlich über die Piratenbus-Termine selber. Vielen Dank. Du hast auch in der letzten Woche mehrfach darüber informiert. Das muss ich sagen, fand ich sehr gut. Du hast jetzt aber gerade eben was von einem Link erzählt, der wohl nicht angekommen ist. Kannst du den vielleicht nochmal posten im Mumble-Chat? Den glaube ich, dass ich dir nicht alle Kanäle reingeschrieben habe. Das mache ich dann nochmal. Und dann habe ich noch eine Frage. Wir hatten eben die Diskussion darüber, dass uns nicht genau klar ist, was eigentlich vertraglich was geregelt ist mit dem Vermieter von dem Bus. Und wir hatten ja anfangs den Fall mit dem Andreas Friebe, der ja auch eine mündliche Vereinbarung gemacht hat mit der Stadt. Da ich weiß, dass du da sehr stark privat auch in Vorleistung gehst, Harald, würde ich dich bitten, damit du da nicht komplett haftest, geh da auch auf uns zu und nimm das auch wirklich in Anspruch, bring uns die Verträge und guck, dass du dich da absicherst, dass wenn irgendwas passiert, dass du da nicht alleine stehst. Also wir unterstützen dich da, du bist im Moment einer der Aktivposten, was diesen Bus angeht. Darf ich da kurz ausreden? Und bitte passt da auf dich auf. Also das machen wir mit allen und das gilt auch für alle. Wenn ihr solche großen Aktionen und solche Sachen plant, macht, passt auf euch auf, dass ihr euch absichert finanziell und mit Verträgen und mit dem, was ihr gesagt bekommt, das irgendwie auch schriftlich gesagt bekommt, bestätigt bekommt, damit da nichts passiert. Okay, danke. Und habe ich Vorkehrungen getroffen und die Unterlagen selber werde ich bei Steffi entsprechend einreichen, sodass man da auch nochmal drüber gucken kann von unserer rechtlichen Beratung in der Piratenpartei dann. Okay, nee, Korax, du warst nicht dran. Nein, nein, nein, du warst nicht dran. So, als nächstes war MacGyver im Channel. Ja, ich warte eigentlich noch die ganze Zeit dran, dass ich dran bin wegen Satzungsänderungsanträgen zum Landesparteitag. Ich wollte nur anmerken, es sind 42 Themen, die wir im Liquid haben mit 70 Initiativen. Und es wird uns sehr helfen, wenn wir die übers Wiki eintragen können und nicht per E-Mail neu schicken müssten. Wie gesagt, das kläre ich am Wochenende. Ich wollte mich, Nick, wie hat sich ja eher angeboten, das mal mit einer Schüler- und Antragskommission diesmal zu machen und das ein bisschen mit zu tragen und zu übernehmen und wäre man sicherlich ein bisschen komfortabler gestaltet diesmal. Wie gesagt, letztes Mal war eine Notlösung einfach, weil es ja ad hoc getan werden musste und okay, damit ist das. Wir am Wochenende immer am Sonntag treffen, ich schreibe dich auch gerne nochmal dazu an, dann will man wissen genau wann und dann quatschen wir mal durch. Ja, in 8 Tagen endet die Diskussionsphase und dann werden wir sie alle stellen. Gut, ist das damit durch oder braucht ihr da noch Diskussionen? Mhm. Okay, dann würde ich jetzt XPEC bitten und danach Christian, Christina. XPEC? Oh, ich würde nur ganz kurz den Carsten bitten, gleich nochmal 5 Minuten zu bleiben, wenn die Sitzung vorbei ist. Danke. Okay, alles klar. Christina? Ich hatte eben noch was vergessen. Einen Tagesordnung, wir haben mal angefangen, die Wahlkampftermine der anderen Parteien aufzulisten. Unter anderem kommt ja am 23.08. die Frau Merkel nach Recklinghausen. Da soll ja auch ein bisschen was Größeres losgehen. Da werden auch Melanie und andere Listenkandidaten vor Ort sein. Es gibt da zum einen ein Pad, das poste ich hier gleich mal in den Chat und ja, wird auch ins Protokoll, da steht das auch schon drin. Ich würde euch bitten, die Termine oder die Termine, das Pad weiter zu befüllen, falls ihr von irgendwelchen Terminen wisst. Morgen in dem Wahlkampf-Mumble werden wir unter anderem einen Tagesordnungspunkt zu der Sache auch haben, weil wir so ein bisschen brainstormen wollen und ich habe halt schon viele Ideen gehört von Einzelnen und dass die vielleicht auch weiter gespreadet werden und weitergetragen werden und da ein bisschen was passiert und wir die Spitzenvertreter der anderen Parteien doch gebührend begrüßen. Okay, geht da noch was über die NRW-Liste oder NRW-Info? Oder? Kann ich gerne machen. Das wäre super. Jetzt würde ich gerne, wo du das gerade auch nochmal so ansprichst, ich hatte das eben schon mal, Daniel ist jetzt gerade auch noch da, Korax ist auch da. Aber ganz kurz vorher zu dem Bus nochmal. Korax? Ja, Entschuldigung. Ich gehe mal mit dir in so eine Kommunikationsschulung rein, ja? Wir aber zwei. Entschuldigung, das war doch jetzt völlig in Ordnung. Er hat ja gesagt, der hätte ja noch eine Frage zum Bus, ist doch alles gut. Ja, okay. Korax, schieß los. Ich sag ja, ich bin den Bus ja auch gefahren. Ich habe einen alten Klasse 2 Führerschein. Ich bin den Bus mehrfach gefahren und so und es gab Schwierigkeiten. Und ich glaube, der Harald, sein Engagement, er erklärt hier immer, wie toll das alles läuft. Er reißt sich dafür den Arsch auf. Ich glaube, der ist, glaube ich, gerade im, es würde mich nicht wundern, wenn er im 4-Stellen-Bereich wäre. Aus seiner Wartkasse, was er auch nicht abrechnen kann. Wirklich. Und ich glaube, der Harald ist im Moment ein bisschen überfordert und will dieses Busprojekt aber erweisen. Es fehlt vor allen Dingen, nee, ich meine das ist nur ein Scherz, es fehlt vor allen Dingen an Fahrern. Es fehlt an Fahrern. Darum hat der Harald jetzt gerade gar nicht geworben. Es fehlt wirklich an Fahrern, die in alten Klasse 2 oder irgendwas Neueres haben. Ich glaube, das Ding hat 16,7 Tonnen Gesamtmasse, zulässige. Und es fehlt an Fahrern. Und der Harald fährt rauf und runter und engagiert Leute und macht und tut und fährt die rauf und runter oder so. Und das wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Das ist aber so. Und das ist ein Riesenproblem. Es fehlt an Fahrern. Danke, Korax. Da gebe ich dir uneingeschränkt recht. Ich habe das mit Harald auch schon besprochen. Ich bin ja selber jetzt zum Fahrer rekrutiert worden und suche auch im Umkreis nach Leuten. Also kann ich Korax nur recht geben, wenn ihr irgendwie den Führerschein habt, den Harald dazu unterstützen, wenn es irgendwie andere Möglichkeiten gibt, eurerseits da den Harald zu unterstützen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass dieser komische Bus, ja, den wir innerhalb des Vorstands teilweise auch wirklich teilweise verflucht haben, das habe ich Harald auch schon erzählt, weil immer wieder irgendwas war, jetzt auf einmal der absolute Renner ist, da bin ich selber überrascht. Aber egal, geschissen, helft dem Harald bitte und ja, jetzt bist du gerade selber hochgehüpft, dann erteile ich dir nochmal das Wort, weil du kannst am besten einschätzen, wo du Hilfe brauchst und die sollst du auch bekommen. Ich möchte auch noch ganz schnell, bevor der Harald dann noch was zu sagt, was sagen, weil ja auch der Antrag kam von Solzken beziehungsweise der Mittel, die für den Bus da sind. Wenn der Korax da ist, da sind noch welche Dinge, wo der Harald für einen Vorauslagen getreten ist. Wenn denn da irgendwer zweckgebunden an den Bus spenden möchte und da noch zusätzliche Gelder dafür dann dem Harald dafür erstattet werden sollen, was er da in Vorauslage, wo er in Vorauslage gegangen ist, mein Gott, jetzt habe ich auch schon Knoten in der Zunge um die Uhrzeit, dann nur her und los damit, dann werden wir dementsprechend auch das Ganze verwalten können. So, jetzt aber Harald. Okay, also das Thema mit den Fahrern ist tatsächlich zum Teil mühselig, weil wir eben pro Tag immer zweimal einen Fahrer brauchen, vor dem jeweiligen Termin und nach dem jeweiligen Termin. Und es eben einige Fahrer gibt, immerhin in der Partei, die durchaus den Führerschein haben, auch gerne fahren, auch das bisher sehr zuverlässig gemacht haben, die aber von ihrer Naturell her sich nicht am Infostand wohlfühlen. Das heißt also, die kommen halt zum Fahren, stellen den Bus dahin und sind dann wieder weg, weil sie eben sozusagen irgendwie mit diesem Format Infostand und dort Menschen beraten nicht so viel am Hut haben. Und das ist natürlich dann schon recht aufwendig, weil eben der Fahrer zum Teil bis 2 Stunden mit der Eisenbahn Anfahrt hat, manchmal halt nur 10 Minuten den Bus fährt und dann wieder 2 Stunden zurückfährt, was natürlich von der Effektivität dann relativ ungünstig ist. Aber positiv ist es, ich habe 2 Patricks, die fahren, einer aus Bielefeld und einer aus Leverkusen. 3. Leverkusener Patrick hat das jetzt sehr zuverlässig gemacht und hat 5 Tage den Bus komplett in seine Obhut genommen und ich bin also nur 2 Tage dann mit dabei gewesen und in Leverkusen und in Köln hat er das komplett selber mit den dortigen Piraten gemacht, weil er unter anderem auch dort Büropirat ist und eben sehr engen Kontakt natürlich mit seinen anderen Piraten auch hat. Und für die jetzige Tour im Moment ist der Patrick aus Bielefeld da und macht das eben auch so, dass er im Bus übernachtet, beziehungsweise Bed and Pirate. Und das sind natürlich dann Dinge, wenn der Fahrer vor Ort ist, ist natürlich deutlich weniger aufwendig, als wenn man 2 Fahrer am Tag inklusive Ersatzfahrer organisieren muss. Harald, du raffst nicht immer Werbung. Ach, du raffst es echt nicht. Du tust gerade so, als ob alles gut wäre. Nein, es ist nicht alles gut, aber wir wollen ja genau das Gegenteil. Wir wollen ja genau das Gegenteil. Ja, Korax. Ich habe in jeder Mail, die ich an die KVs schicke, frage ich nochmal nach Fahrern, auch durchaus, wie zum Beispiel aus Koblenz, hatten die auch erst keinen Fahrer und haben dann einen Schwiegervater eines Piraten gefunden, der diesen Führerschein hat und der eben auch als Reservefahrer dann da gewesen ist. Und das frage ich eben jetzt auch immer, dass sie eben über die Piraten hinaus gucken sollen, sie schauen sollen, ob sie eben im Bekanntenkreis, im Verwandtenkreis, wie auch immer jemand haben, der bereit ist, weil wenn es eben vor Ort ist und der in dieser Stadt, wo der Bus dann steht, wohnt, ist es eben das morgen zum Teil. Eben nicht. Ich tue es in jeder Mail und ich habe jetzt zum. So können wir jetzt kurz. Hören wir jetzt kurz. Hallo. Ich habe in Geldern. Stell mal den Korax im Moment stumm. Das Thema ist nämlich, ich habe ihn. Ich war gestern im Raum. Ich habe in Geldern einen Fahrer zum Beispiel jetzt auch für den Kreis Wesel gefunden, der auch 40 Tonner fährt und der ist zum Beispiel für morgen Abend auch als Reservefahrer da, falls mit Patrick aus Bielefeld irgendwas passiert. Und ich habe also mittlerweile schon etliche zusätzliche Fahrer. Der Gesamtfahrerpool ist bei 15 im Moment, wobei einige sind halt Notfahrer, wie zum Beispiel auch der Radbert Grimmig aus Sundern, der auch bereit ist, wenn Not am Mann ist, eben von Sundern aus zu kommen. Der hat ist auch schon 2-mal eingesprungen. Also es ist durchaus schon eine ganz gute Basis da, aber wir brauchen natürlich am besten eben sozusagen in jedem Kreis oder in jeder Region noch mehr Fahrer, damit wir eben auf möglichst kurzen Wegen das organisieren können immer. Also ich habe dir angeboten, wenn du da einen Engpass hast, ich habe ein Auto, ich kann da auch hinkommen, ruf mich einfach an. Das muss ich halt dann spontan gucken, ob das klappt. So als Nothilfe. Korax, du kannst dem Harald nicht einfach ins Wort fallen. Du musst dir da angewöhnen. Aber er hat ja einfach breiter gesprochen. Ich war gestern im Rhein-Erft-Kreis im Gamammelkanal mit 8. Du bist. Warte mal kurz. Kannst du mal kurz aus Mumble und wieder reinkommen, weil ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht. Okay. Ich würde mich kurz dann eben verabschieden. Ich schaue nämlich jetzt ab. Ja. Gute Nacht, Maya. Ja. Maya. Ich höre noch einen nötigen. Ja, Entschuldigung. Ich muss mal heim. Steck jetzt auch weg. Ja, vielleicht Maya. Könnte. Maya muss morgen arbeiten, überhaupt kein Schlafgut. Ihr könnt mir aber berichten. Genau, wir beschließen ja auch nichts großartig mehr, sondern wir quatschen nur noch und wir melden uns dann bei dir. Genau, dann bis bis morgen. Ciao. Schlafgut. Ich hoffe, wir müssen einfach anziehen, weil die Infosachen würde ich kurz noch durchsprechen. Und wie gesagt, wir müssen es mit zwei, drei Worten nochmal am Ende verlieren. Genau, also letztendlich haben wir, was den Sitzungsteil angeht, auch jetzt das Ende erreicht. Sondern? Mailingliste Info. Ich bin dann, wollt ihr jetzt unbedingt noch? Oder? Nee, Maya. Du wolltest doch kennen, Maya. Ja, weil jetzt kannst. Daniel sagt, er wollte noch was sagen. Nee, okay, du, dann bin ich weg. Das ist, geht nicht um Beschlüsse, sondern nur um den Sohn. So, Korax, wenn du das Thema. Ja, man versteht dich. Okay. Hast du zu dem Thema Piratenbus noch wirklich was essentiell Wichtiges zu sagen? Das heißt, der Harald verzettelt sich. Ich wollte mir gerade zur Seite springen. Ich war gerade gestern im Raum rechnen. Korax. Nee, sorry. Wir wollen jetzt nicht wissen, in welchem Raum du warst und sonst was. Gibt's da noch irgendwas, was dem Harald weiterhilft, oder? Ja, auf vom Vorstand Fahrrad zu suchen. Aber das haben wir ja schon gemacht. Nee, ja gerade hier. Nee, ich telefoniere schon auch, mute dich mal bitte kurz, weil das uns eine Rückkopplung gibt. Ich rufe schon aktiv auch also Leute an, von denen ich weiß, dass sie eventuell fahren könnten. Und Harald ist da mit mir im regen Austausch. Wir suchen aktiv nach Fahrern, egal wo in NRW, und wir gucken, dass wir irgendwie... Mailinglisten von ihm nicht so an. Korax, Mailinglisten sind nicht der gesamte Landesverband. Da passiert noch sehr viel mehr über Telefon, Twitter... Ja, also glaub mir mal, also auch wenn er da aufruft, aber das ist immer nur so ein Tropfen auf einen heißen Stein, man muss dann schon aktiv Leute anrufen und gucken. Dann sag ich dir das mit, ich war gestern im Mammelraum Rhein-Erft-Kreis mit 9 Leuten von denen, die kannten seine Probleme überhaupt nicht. Und gut. Die Probleme erstmal geschildert. Das ist zu kleinteilig, Korax. Das ist zu kleinteilig. Okay. Haben wir jetzt kapiert, werden wir uns drum kümmern. So, und ich denke, das reicht jetzt. Ein ganz anderes Thema und ein wichtiges Thema ist die NRW-Infoliste. Das würde ich jetzt gerne als neues Thema aufmachen. Korax, wäre gut, wenn du im Sprecherraum bleiben würdest, weil das dich auch betrifft. Wir haben das Problem, dass wir aktuell nur 3 Admins haben für die NRW-Info. Das ist der Arndt Heuvel und der Daniel und du. Und das ist mir definitiv zu wenig, weil ich mir gestern bei der Demo in Erklenz morgens dazu aufrufen wollte über die NRW-Info, dass Leute da noch hinkommen, und die Mail wurde nicht freigeschaltet. Dann habe ich halt Arndt Heuvel dich ja angeschrieben, Korax, und habe den Daniel dann telefonisch versucht zu erreichen, der auf der Arbeit ist und das eben nicht machen kann, weil er eben arbeitet. So, Punkt. So, weil ich gesagt habe, dass ich ab heute mein Passwort dabei habe, weil ich habe mein Passwort immer so einfach, trage ich nicht bei mir am Mann und ich auch tagsüber jetzt die Sachen bearbeiten kann. Ich habe das vorhin gesagt. Das reicht nicht. Also ich sehe das jetzt gerade in der Pressearbeit. Wir sind da auch zu dritt oder zu viert. Wenn da einer ausfällt, dann kannst du keine PM verschicken. Und NRW-Info ist sowas wie PM. Das muss dann auch wirklich raus, vom Punkt genau. Da müssen Leute sitzen, die den ganzen Tag am Rechner sind und einfach mal sagen, okay, ich lese mir das kurz durch und dann ist gut. Oder du gehst einfach hin und machst ein paar E-Mail-Adressen auf, so wie es früher mal war. Die Frage ist, ob das alle im Vorstand wollen, weil wir ja durchaus auch andere Arbeitsbereiche haben. Die müssen wir dann irgendwie auch überlegen, ob das Teil der Öffentlichkeitsarbeit ist, was meiner Meinung nach so ist. Also ich würde da zum Beispiel eine Britta Stefan, die sowieso sich mit Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt, den ganzen Tag gerne reinnehmen. Wobei ich mir denke, dass manche Leute im Vorstand eher sagen, nö, habe ich ja eigentlich gar keinen Bock drauf, weil es nicht mein Arbeitsbereich. Insofern. Ich glaube, der Carsten meint eher die E-Mail-Adressen freischalten, dass es ein paar Leute gibt, die darauf posten können. Ja. Du meinst unmoderiert? Nein, nein, es gab mal eine Liste von Leuten, die einfach schreiben konnten auch. Das heißt, da kannst du dann die Presseadresse kannst du halt freischalten lassen, die PMs gehen halt so durch. Okay, ich halte bitte. Ich hole dazu mal ein bisschen aus. Wir hatten den Fall, dass wir irgendwie gut 20 Leute mittlerweile auf dieser Liste hatten, die halt freigeschaltet waren, mit dem Resultat, dass irgendwie vor 2 Monaten unheimlich viel Rotz über diese Liste gelaufen ist. Also der halt nicht mal, um es klarzustellen, ich stelle gar nicht die hohen Ansprüche, aber ich erwarte, dass diese Liste mit Nachrichten befüllt wird, weil sie eben nach außen auch wirkt. Die wirkt auch auf Leute, die eben nicht Piraten sind. Die müssen diese Listen, diese Nachrichten verstehen. Da sind auch Presseleute hinter und halt wie gesagt, sehr, sehr passive Mitglieder, eventuell irgendwie gesagt, halt auch einfach nur interessierte Bürger. Mit dem Resultat, dass diese Liste einfach echt vollgeschissen wurde mit Nachrichten, die nicht mal den Eindruck erweckt haben, dass sie nicht mal einmal von Namen schreiben nochmal durchgelesen wurden, wo halt noch ein nöcher Grammatik- und Rechtschreibfehler drin waren, wo halt wirklich nur Piraten die Sachen verstehen konnten. Das banales Beispiel ist, wenn man die Berti erwähnt, kann man doch zumindest dabei schreiben, dass es die Wahlkampfzentrale ist und kurz einen Link darunter posten. Einfach so, dass es die Leute auch verstehen, die halt eben nicht voll im Thema sind, nicht voll Piraten sind. Daraufhin hatten wir vor einem Monat einfach mal wirklich alle freien Zugänge komplett gelöscht, die halt nicht weitergeleitet, dass halt wirklich aktuell nur die Pressemitteilungen von NRW und vom Bund automatisch weitergeleitet werden und jetzt die Nachrichten wieder von Claudia. Wir können das gerne wieder erweitern, habe ich auch kein Problem mit, aber eben, weil es auch ein öffentlicher Kanal ist und da fehlte einfach in letzter Zeit das Bewusstsein, da halt irgendwie mal drauf zu achten, was man halt darüber versendet, was halt eben auch von anderen Leuten gewirkt hat. Also wir hatten eine Zeit lang mit regelmäßig jeder Nachricht darauf, hatten wir dann wieder 10, 12 Abonnenten teilweise, die wegen einer Nachricht wieder abgesprungen sind da drauf. Und wenn wir irgendwann wirklich nur Piraten auf der Liste haben, dann braucht man auch keine Liste, die auch nach außen hin wirkt. Wie gesagt, ich pack gerne Britta drauf, ich pack auch gerne das Berti-Team wieder drauf, auch wieder gerne Britta drauf und sowas. Ich möchte einfach, dass das Bewusstsein dafür da ist, dass diese Listen halt nach außen wirken, dass die Nachrichten halbwegs sauber geschrieben sind einfach und dass auch die Sachen einfach für Nicht-Piraten verständlich sind. Und dann packe ich da gerne wieder alles drauf, was eine öffentliche Schnittstelle ist und hat eine automatische Freigabe. Ist gar nicht das Problem. Aber das ist schon klar, dass das keine Außenschnittstelle ist, sondern dass es die NRW-Info ist, die für die Mitglieder primär da ist, ne? Das auch. Ich hab das ja nicht alleine entschieden. Also Ant sieht das genauso, sonst würde ich es nicht so vehement behaupten. Also ich sehe die NRW-Info eigentlich gar nicht als Außenschnittstelle. Dann haben wir aber viel zu viele Nicht-Piraten auf dieser Liste drauf. Können sie ja gerne. Ja, die dürfen ja gerne mitlesen, aber das ist jetzt nicht für Nicht-Piraten gemacht, sondern da werden Termine angekündigt, die wir parteiintern haben und so weiter. Dafür ist die da. Daniel, und dein Einsatz in allen Ehren, aber meine E-Mail, die ich letztlich darüber geschickt habe, wo du gesagt hast, da wären zu viele Rechtschreibfehler drin und das wäre nicht sauber geschrieben gewesen. Da haben vorher 3 Leute, 4 Leute drüber geguckt. Ich werde dir jetzt öffentlich vorhalten, was daran falsch war. Nein, aber das sind so Dinge... Das ist Quatsch. Wie gesagt, ich packe gerne das ganze Bett. Darum... drauf, alles auf Freigabe, alles kann... Nee. Ich finde es halbwegs sauber, weil ich persönlich empfinde es einfach peinlich, wenn da halt einfach Rotz drüber läuft, der halt nicht mal einmal lektoriert worden ist, weil es hat einfach auf den Anschein, tut mir leid. Ich glaube, dass wir da nicht so weit auseinander liegen und dass wir, glaube ich, einfach nur, also Koraks Reaktion war halt irgendwie, dass er unsicher ist, was jetzt freigeschaltet werden soll. Ich halte mich da seit etwa 2 Wochen raus, ja. weil ich eure Diskussion da abwarten will. Genau. Vormittags, also bis 14 Uhr oder so, bin ich sowieso nicht am Rechner und ich versuche mich da rauszuhalten, weil ich jetzt eure Diskussion abwarten will. Was darauf soll und darf und was nicht. Entschuldigung. Und solange das nicht geklärt ist, will ich mich da nicht einmischen. Nee, war ja auch super. Fand ich auch total okay. Denn das Ding ist, ich frage mich halt, warum Arndt Heuvel da ist, weil der reagiert halt gar nicht. Also ich habe bis heute keine Reaktion auf die Mail bekommen. Ich glaube, dass das eher Sinn macht, da Leute wie eine Redaktion einzusetzen, sprich Presseleute oder Leute, die da drauf haben. Und da rede ich jetzt nicht von Sasa und nicht von Britta, weil die haben sowieso schon eine Menge um die Ohren, sondern ja, weiß nicht, Leute, andere Leute aus der AGÖA und eben große Teile aus dem Landesvorstand, die durchaus auch lektorieren können. Also ich weiß, dass der Jens zum Beispiel Autor war und ist und auch texten kann. Ich habe in der AGÖA gearbeitet und ich traue das Maya auch. Okay, da geht es gar nicht um Lektorieren. Wenn die Dinge ankommen, dann sollen die halt fertig sein zum Freigeben. Da ist es immer so ein kurzer Prozess. Ja, aber es muss halt so gewährleistet sein, dass du, also es kann nicht sein, dass du auf der Arbeit bist und der Einzige bist, der das machen muss und du bist gerade in der Besprechung und dann geht die Mail nicht durch, obwohl sie halt eben gerade wichtig ist. Da geht es auch nicht um Ankacken oder sich gegenseitig annerven, sondern es ist halt einfach wichtig, dass Infos jetzt gerade im Wahlkampf dann schnell durchgehen, wenn die wichtig sind. Wenn die nicht wichtig sind und doof sind, dann werden die mit Sicherheit auch aufgehalten. Also wir wollen jetzt keinen auf der NRW-Info spammen und da kann man natürlich darüber streiten, ob so ein Demo-Aufruf wichtig ist oder nicht. Ja. Ich verstehe das Problem nicht. Du kriegst, ich verstehe das Problem nicht. Du und Sasa zum Beispiel, ihr kriegt das Passwort und könnt die Mail eigenständig freischalten. Ich verstehe das Problem nicht. Nee, ich wäre dafür, dass die Leute, die das im Vorstand halt irgendwie annehmen, gar kein Passwort brauchen, sondern es halt direkt weiterleiten. Du musst dich per Passwort einloggen auf der Mailingliste, das geht nicht anders. Ach so, die Vorstandsmitglieder kann ich gerne wieder die kann man auch gerne automatisiert da freischalten, dass sie halt unmoderiert sind und die Sachen durchgehen. Ist kein Problem. Ja, für den internen Bemerk, den jetzt keiner lesen konnte. Ich bin ein Diktator. Du bist der Wir haben es einmal öffentlich angesprochen jetzt. In dem Fall soll es auch reichen. Man kann es auch wieder eine Stufe erstmal lockerer schalten. Nur bitte. Lass mich meine sinnvolle Ansage hoffentlich zu Ende bringen. Das Einzige, was ich mir echt wünschen würde, bitte schreibt die Dinger sauber. Schreibt die auch so, dass sie auch Leute verstehen, die halt ne, eben keine Piraten sind. Meinetwegen, wenn ihr die Bertie erwähnt, macht unten drunter einen kurzen Link. Hier Bertie mit Adresse oder auf die Wiki-Seite oder wie auch immer. Einfach nur interessierte Leute verständlich ist, alles kein Problem. Ich packe euch morgen gerne alle wieder drauf. Ich packe auch gerne das ganze Presseteam. Alles kein Problem. Es war einfach nur, damit es einfach ein bisschen sauber ist. Ja, nee, gebe ich dir absolut recht. Und ich nehme auch die Kritik da auf, ob das unbedingt sein muss, zu einer Demo aufzurufen über die NRW-Info. Das wirklich war der, ich sag mal so, der Problematik auch geschuldet, dass diese Demo in einem relativ unbekannten Kreis stattfindet und dass wir natürlich wollten, dass die Demo besser besucht wird. Das sollte man sich eventuell sparen bei so einer Meldung. Ansonsten würde ich... Ja, wieder so ein Cross-Posting. Das kann der Mailman sowieso nicht so gut leiden. Selbst wenn du die Berechtigung hast, haut ihr Cross-Postings rein. Der Mailman kann sein, dass er das einfach ablehnt. Bitte mit diesen Cross-Postings auf. Das kann der Mailman an sich schon nicht leiden. Egal moderiert. Ja, vielleicht was bedeutet. Also Mails an die Infoliste bitte nur einzeln an die Infoliste schicken und nicht an noch weitere Maillisten gesondert. Weil das hat das Problem zur Folge, dass auch Re-Antworten oft an die Infoliste nochmal gehen, was ja die Administration nicht einfacher macht. Und dass halt manche Sachen einfach automatisiert gestuckt werden, schlichtweg und einfach, ja. Ja, aber so wichtige Informationen wie das mit der Steffi, das halt durch. Und wenn da, das hatte ich dir ja schon geschrieben, Daniel, wenn dann da Rechtschreibfehler drin sind, wo du sagst, so, das geht gar nicht, das kann ja durchaus mal passieren, dann gibt das direkt in den Tracker rein, dass irgendwer, der gerade aus dem LAFO im Rechner sitzt, das kurz korrigiert und das zurückschickt. Also wir können ja da die Ressourcen ruhig nutzen und sagen kurzfristig, machst du halt kurz eine Korrektur. Sind wir mit dem Thema durch? Ja, sind wir eigentlich durch. Ich werde es morgen vielleicht nicht schaffen, aber ich werde spätestens Samstag werde ich mich hinsetzen und werde die ganzen in Anführungszeichen wichtigen Leute mal automatisiert freischalten, damit das auch alles automatisiert läuft. Und dann gucken wir uns das Ding einfach nochmal an. Ja, genau. Super. Dann würde ich jetzt sagen. Das war einfach schade, über ein paar Wochen zu beobachten müssen, wie halt, fast jede Mail, die halt ein bisschen stampiger verfasst wurde, immer auch 10 Abbestellungen gefolgt sind. Und es ist auch irgendwie traurig, das einfach zu beobachten. Aber mach mal am Wochenende erstmal alles wieder frei, gucken, wie es läuft, und dann ist gut. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, kommt jetzt noch ein nicht öffentlicher Teil, der aber, ich glaube, keine Relevanz hat. Oder wie war das? Wie handhaben wir das? Soll ich die Sitzung schließen oder? Nein, den öffentlichen Teil. Okay, dann schließe ich jetzt den öffentlichen Teil und vorher müssen wir noch einen neuen Termin haben. Termin. Genau. Der nächste Termin ist der. Was haben wir denn heute? Wir haben heute den 15.8., dann wäre der nächste Termin der 22. Ich möchte euch auch nochmal daran erinnern, für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben. Hast du in den Kalender geguckt? Korax, darf ich bitte ausreden? Ja, weil wir schon nach der Nacht haben, kannst du nochmal in den Kalender. Es ist trotzdem der 22. Am 30.8. haben wir eine öffentliche Vorstandssitzung in Paderborn. Ansprechpartner ist da die Sammy oder ich. Also wenn irgendwer da Übernachtungsmöglichkeiten sucht oder Mitfahrgelegenheiten, soll er bitte mich oder Sammy per Mail, per Twitter, per wie auch immer Telefon kontaktieren. Und am 13.9. ist die nächste öffentliche Vorstandssitzung in Gladbeck. Und da sind Ansprechpartner der Mars Weyers, die Sasa oder ich. Also ansonsten läuft der Turnus soweit durch. Das heißt, die nächste Vorstand findet statt am 2. August um 20.30 Uhr. Aber dann nicht am 29., ne? Dann nicht am 29., sondern am 30. Freitag, weil wir den Leuten, die halt berufstätig sind und die irgendwie Anreise haben, demnächst vielleicht noch einen schönen Tag in Paderborn verbringen wollen, die Möglichkeit geben wollen, daran teilzunehmen. 20.30? Also nächste Woche? Du meinst jetzt am wie immer. Nächste Woche? Ja, genau. Ganz wie immer. Ist auch schon ein Bild. Schönen Abend, alle, die da waren. Wir gehen jetzt in den NÖ-Teil. Genau. Vielen Dank für eure Beiträge, Claudia. Denkt ihr bitte dran, die Sitzung dann noch zu schließen, nachher? Claudia kommt nicht mit in den NÖ, deswegen. Ja, ich schreibe die Uhrzeit dann noch in. Danke. Ansonsten, gute Nacht. Ciao. Danke dir auch. Gute Nacht. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.